Sie hören Die Flamme der Freiheit. Die deutsche Revolution 1848-1849 von Jörg Bong. Unter redaktioneller Mitarbeit von Simon Elson. Gelesen von Timo Weißschnur. Ein Hörbuch des Argon Verlags. Pariser Prolog. Der geheimnisvolle Mr. Smith. Es stürmt. Es schüttet. Pechschwarze Wolkenungetüme rasen über den Himmel New Havens. Der Sonnenaufgang ist nicht einmal zu erahnen. Ein gewisser Mr. William Smith verlässt den Dampfer L'Express und betritt britischen Boden. Eben erst ist das Schiff aus Le Havre in den Hafen eingelaufen. Der Herr sei Engländer, heißt es, Onkel des Konsuls Fanshawe. Begleitet wird er von einer schwer seekranken Madame Lebrun. Smith ist weit über 70, kräftig gebaut, pausbäckig, dennoch markante Züge dank einer klaren Nase. Der modische Backenbart ist bei ihm kümmerlich und bereits weiß, das dichte Haupthaar mit einem unglücklichen Seitenscheitel gebändigt. Das Auffälligste an dem Mann, sein Kopf hat die Form einer Birne. »Now thank God you're safe«, raunt ihm ein Vertrauter zu. Im Unwetter ist der Satz kaum zu verstehen. Smiths Gesicht ist voll salziger Gischt. 10 endlose Stunden hat die Schifffahrt gedauert. Seit Tagen wütet es im Kanal. Peitschende Böen und meterhohe Wellen machen die Überfahrt zu einem ungewissen Abenteuer. Das Meer brüllt, sagen die Seeleute. Der größere Albtraum aber war es gewesen, sich von Paris, das die beiden am 24. Februar verlassen haben, bis in die Normandie durchzuschlagen. Eine 8-tägige Odyssee, die einem Wunder glich, wie Mr. Smith es ausdrückt. Sie haben als Bauern reisen müssen. Smith unter einem dreckigen, breitkrempigen Hut im abgewetzten Umhang, Madame in einem schmutzigen Leinenkleid, beide in einer klapprigen Kutsche. Jedes Detail der Tarnung musste stimmen, konnte über Leben und Tod entscheiden. Ein echter Bauer hatte sie über entlegene Wege bis zur Küste gebracht. Jetzt reisen Mr. Smith und seine Begleiterin nach Surrey weiter, ins Claremont House. Auch hier ist Smith safe, dennoch ist alles eine Katastrophe. Die sichere Ankunft in England markiert für ihn das Ende, auch wenn er noch 2 Jahre inmitten eines berühmten, das Herrenhaus umgebenen englischen Garten ausharren wird, bevor er stirbt. In diesem Augenblick jedoch, am 3. März 1848, ist er erst einmal erleichtert. Immerhin trägt er seinen Kopf noch auf dem Hals, ganz wie Madame. Nicht selbstverständlich, wenn man die Ereignisse der vergangenen Wochen betrachtet. Bis gerade eben ist er einer der mächtigsten Männer Europas gewesen, und dies seit 18 Jahren, der französische König Louis-Philippe. Am Mittag des 24. Februar hat er nach seiner erzwungenen Abdankung aus Paris fliehen müssen, um nicht zu enden wie andere Royals zuvor bei Revolutionen, auf der Guillotine. Armer Ludwig Philipp! In so hohem Alter wieder zum Wanderstab greifen und in das nebelkalte England, wo die Konfitüren des Exils doppelt bitter schmecken, bemerkt keck ein deutscher Poet, der berühmteste der Epoche, Heinrich Heine, ironischer Vollender der Romantik. Politisch verfolgt, in allen deutschen Staaten steckbrieflich gesucht, im Pariser Exil seit einem Vierteljahrhundert. An der Seine herrscht zu diesem Zeitpunkt schon Alphonse de Lamartine, auch er Dichter und Romantiker. Einst Royalist, dann Republikaner, ist er jetzt der Kopf einer provisorischen republikanischen Regierung. Paris, Hort der Revolution. Was war passiert? In Paris, der geistigen Hauptstadt Europas, der Spitze der Welt, so Heine, ist es aufs Neue zu einer Revolution gekommen, der dritten innerhalb eines Menschenalters. Die letzte, vom Juli 1830, liegt keine 2 Jahrzehnte zurück. Wie immer gibt es viele Ursachen und einen Auslöser. Dieses Mal ist es das Verbot eines Banketts, geplant für den Abend des 22. Februar 1848. Seit Jahren verbieten der König und die Regierung politische Versammlungen. Überall im Königreich wird die Freiheit mit Füßen getreten. Listige oppositionelle Köpfe sind deswegen auf den Einfall der Banquets Républicains gekommen. Offiziell bloß private Essen unter Freunden, die rasch zu einer subversiven Institution werden, ein Festschmaus für Liberale und Demokraten. So mancher Teilnehmer tischt sogar deftige sozialrevolutionäre und sozialistische Ideen auf. Ideen, die ein anderer Exildeutscher in Paris, ein junger philosophischer Journalist, schlau, kalt und entschlossen, wie ihn ein Steckbrief von 1848 charakterisiert, für unerträglich harmlos hält, für das Gegenteil von revolutionär. Mit dem wahren Kommunismus ätzt der 29-jährige, noch weitgehend unbekannte Karl Marx, habe das alles rein gar nichts zu tun. 70 dieser Bankette hat es bereits gegeben. Das nächste steht an. Thema des Abends ist das freie allgemeine Wahlrecht, also die Frage, wer als vollwertiger Bürger, als gleichwertiger Mensch gelten darf und wer nicht. Suffrage universel, lautet der oppositionelle Schlachtruf, allgemeines Wahlrecht. Alle männlichen erwachsenen Franzosen, egal wie begütert, welchen Glaubens, welcher Abstammung und Herkunft, sollen gleich viel gelten, die gleichen Rechte und folglich auch eine Stimme bekommen. Im bestehenden System aber gilt dies nur für einen Bruchteil der Bevölkerung. Es herrscht eine winzige männliche Elite, eine ökonomische Aristokratie. Bei einem allgemeinen Wahlrecht hätten von 35 Millionen Franzosen rund 9 Millionen Männer über 21 das Recht zu wählen. Momentan ist es nur 250.000 vorbehalten, den Wohlhabenden. 8,75 Millionen Männer sind nach dem Gesetz keine vollwertigen Bürger, die rund 9 Millionen Frauen ohnehin nicht, obgleich einige von ihnen bereits scharf dagegen protestieren. Wie fast überall in Europa, da wo es überhaupt gewählte Volkskammern gibt, herrscht auch in Frankreich das Zensuswahlrecht bzw. hängt das Wahlrecht vom Vermögen ab. 1% der Franzosen ist im Besitz der gesellschaftlichen Macht und des Reichtums. Ungleichheit und Ungerechtigkeit sind extrem, 70 Jahre nachdem Liberté und Égalité zur französischen Staatsräson erklärt worden waren. Eine Minderheit trägt in der Seine-Metropole auf den Boulevards und Plätzen täglich den neuen Reichtum zur Schau, ein materieller Rausch, während die meisten Menschen in bitterster Armut leben. Misère nennen es die Franzosen. Im Deutschen hat sich neben dem aus England stammenden Begriff des Pauperismus bereits die kühlere Wendung »soziale Frage« eingebürgert. Verheerende Missernten in den Vorjahren haben in Paris, wie überall in Europa, die Misere noch verschlimmert. Unter den Ärmsten, den durch die Industrialisierung entstandenen Massen an Arbeitern, arbeitslosen Handwerkern und Tagelöhnern, kommt es zu Hungersnöten mit ungezählten Toten. Doch auch ohne die Missernten ist die Lage desaströs. Die Menschen werden, wie Marx es nennt, vernutzt, ohne Rechte, ohne Lobby. Hunderttausende vegetieren zusammengepfercht in armen Quartieren. Kinder arbeiten ab dem 10. Lebensjahr 16 Stunden täglich. Das Essen der Arbeiterinnen und Arbeiter reicht im besten Fall dazu, die Tortur am nächsten Tag noch einmal durchzustehen. Immer mehr Menschen der unteren Schichten werden zu Arbeitern, zu Ouvriers. Handelskrisen und die zunehmende internationale Konkurrenz machen den Gewerben zu schaffen. Die Misere hat gesellschaftliche Ursachen, wie der junge Marx schon Mitte der 1840er in Paris diagnostiziert. Für Marx wie auch für die Demokraten ist die soziale Frage bereits jetzt das Hauptproblem der modernen Zeit. Sogar für die Bourgeoisie selbst, wie Friedrich Engels, auch er ein junger kritischer Journalist, im März 1848 an seinen Freund schreibt. Die Bankiers, die Engels zwecks Finanzierung eines Zeitungsprojekts trifft, geständen unter vier Augen, diese Fragen kämen jetzt an die Tagesordnung. Um die Liberté und Égalité der Franzosen ist es also seit geraumer Zeit schlecht bestellt in Louis-Philippes Königreich. Die Stimmung ist miserabel. Das kurzfristige Verbot des 71. Republikanerbanketts bringt den schwelenden Missmut zum Brennen. Le peuple, Ein beträchtlicher Teil des Pariser Volks fackelt nicht lange. Es sind Studenten, aber insbesondere junge Arbeiter, Handwerker, Tagelöhner aus dem östlich der Bastille gelegenen Viertel Saint-Antoine. Es kommt zu Demonstrationen, die ersten Barrikaden werden gebaut. Sie werden zur Chiffre der Epoche. Die Barrikaden der Rue Saint-Maur-Poupancourt sind auf einer Fotografie zu sehen. Es ist die erste fotografische Dokumentation eines wichtigen geschichtlichen Ereignisses überhaupt. Am Morgen des 23. Februars verbrüdert sich die Nationalgarde, mehrheitlich aus Kleinbürgern bestehend, mit den Revoltierenden. Nachdem der König den verhassten Premier François Guizot gefeuert hat, scheint sich die Lage zunächst zu beruhigen, doch abends kommt es dann zum ganz großen Knall. Auf dem Boulevard des Capucines, einer der Hauptachsen des mittelalterlichen Zentrums, lagert das 14. Infanterieregiment in der gut befestigten Wache La Vieille, direkt vor dem Außenministerium. Demonstranten nähern sich, ein einziger Schuss fällt, abgefeuert aus der Menge. Der Schuss verletzt niemanden, ganz anders als die augenblicklich zurückgefeuerten Salven der Soldaten. Dutzende Demonstranten fallen tot auf die Straße, noch mehr werden verwundet. Es ist ein Massaker, das auf zahlreichen Gemälden für die Ewigkeit festgehalten wird. Augenzeuge und selbst Revolutionär ist der 31-jährige Stuttgarter Georg Herweg, ein deutscher Beau, der tagelang durch den Louvre flaniert, die Kunst liebt, nicht weniger die Wissenschaften, die gerade entstehende Meeresbiologie zum Beispiel. Wiederholt bricht er mit Karl Vogt, einem der größten Naturwissenschaftler der Zeit, zu Studienreisen in die Bretagne auf. In Paris wohnt er mit seinem Freund Ivan Turgenev in einem Haus direkt auf dem Boulevard des Capucines, wo es passiert. Herweg ist Demokrat und, wie Heine, ein deutscher Literaturstar des Vormärz, der Zeit zwischen der Französischen Revolution 1830 und dem März 48. Ein veritabler Bestsellerautor im marktgängigsten Genre der Zeit, der Lyrik. Auch er hat aus der deutschen Heimat fliehen müssen, ist seit 1841 bzw. 1843 in Paris. Heine und Herweg, die bekanntesten deutschen Dichter der Zeit, sind im Februar 1848 unmittelbar dabei, genau wie viele andere deutsche Exilanten. Am 23. Februar sehen sie, wie die Leichen der Demonstranten von jungen Blusenmännern im Fackelschein über die Boulevards getragen werden. Eine schrecklich stille Szene. Dann wird es laut. Aux armes! Zu den Waffen, hört man überall. Herweg ist sofort klar, was das bedeutet. Die letzte Stunde des Königs hat geschlagen. Überall sah ich das Volk, nur das Volk. Von ihm ging die erste, von ihm die letzte Bewegung aus. Die Menschen stürmen die Zeughäuser, bewaffnen sich und bauen weitere Barrikaden. Auch der Romancier Gustave Flaubert ist dabei. Wie von einem einzigen Arm gelenkt, organisiert sich der Aufstand. Sturmglocken dröhnen, in den Straßen werden Bleikugeln gegossen, Pulverhülsen hergestellt, erzählt er in seinem Roman »Erziehung der Gefühle«. Die Bäume der Boulevards, die Bedürfnisanstalten, die Bänke, die Gitter, die Gaslaternen, alles wurde niedergerissen, umgestürzt. Am Morgen war Paris mit Barrikaden übersät. Heine, der zeitweise zwischen zwei Barrikaden festsitzt, verneigt sich vor Frankreich. Gelegenheit hatte ich hier vollauf, das Talent zu bewundern, das die Franzosen bei dem Bau ihrer Barrikaden beurkunden. Jene hohen Bollwerke und Verschanzungen, zu deren Anfertigung die deutsche Gründlichkeit ganze Tage bedürfte, sie werden hier in einigen Minuten improvisiert, sie springen wie durch Zauber aus dem Boden hervor. Der Widerstand gegen die Revolutionsmassen bricht schnell. Schon in den frühen Morgenstunden des 24. Februar gehört die Metropole den Aufständischen, ohne viele weitere Tote. Überall trat die Nationalgarde auf, so dass das Volk um 8.05 Uhr Kasernen, die Bürgermeisterämter fast aller Stadtbezirke sowie die sichersten strategischen Punkte eingenommen hatte, heißt es in Flauberts Roman. Das Ende der Monarchie. Noch aber herrscht der König und mit ihm die Monarchie. Am Morgen des 24. Februar setzt Louis-Philippe mittels Proklamation an das Volk eine neue liberale Regierung ein und macht Reformversprechungen. Zu spät. Dem revolutionären Momentum kann seine hastig erlassene Parole Liberté, Ordre, Union, Reform nichts mehr entgegensetzen. Kein Franzose käme auf die Idee, ihm noch zu glauben. Gegen 11 Uhr geschieht es dann. Das königliche Palais wird angegriffen, obwohl sich der König dort gar nicht aufhält. Die Aufständischen stürmen das Schloss, besetzen die herrschaftlichen Säle, greifen sich den Thron, reichen ihn wild über den Köpfen herum. Nun brach ein frenetischer Jubel los, als hätte sich anstelle des Throns eine grenzenlos glückliche Zukunft offenbart, so Flaubert. Später wird der Thron auf der Place de la Bastille verbrannt. Inmitten des Getümmels befindet sich Charles Baudelaire, wilder Poet und glühender Sozialist, auch er ist mit Heine verbunden. Baudelaire ist es, der der hereinbrechenden Epoche bald ihren bis heute gültigen Namen geben wird. Moderne. Um 13 Uhr ist das Schicksal des Königs besiegelt. Bürger von Paris, der König dankt ab. Eine Proklamation, die sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Auf der Stelle verkünden die Führer der Revolution erste Sofortmaßnahmen, die Auflösung der Abgeordnetenkammer und die Befreiung aller politischen Gefangenen. Währenddessen stehlen sich König und Königin in der Kutsche als Bauern verkleidet davon, Mr. Smith und Madame Lebrun. Noch in der Nacht des 24. Februar, am Ende des dritten Tages, ergreifen die Revolutionäre die ganze Macht und vollenden die Revolution. Sie beherrschen ihr Metier, sie wissen, so Georg Herwegh, wie man eine Revolution macht und was ein Volk vermag. Sie schaffen Tatsachen, stellen Legitimität her. Angeführt von Alphonse de Lamartine rufen die Revolutionäre vor dem Hotel de Ville unter dem Beifall Zehntausender die Zweite Republik aus. Als Chefrevolutionär deklamiert Lamartine die historischen Worte: Le gouvernement actuel de la France et le gouvernement républicain. Es ist nicht nur mit Louis-Philippe vorbei, nicht nur mit dem König, sondern mit dem gesamten System, der Monarchie, mit dem monarchischen Prinzip, wie es die Epoche nennt. Noch genauer, das französische Volk macht einem ganz bestimmten Typus dieses Prinzips den Garaus, der konstitutionellen Monarchie. Denn die herrschende Unfreiheit und Ungleichheit spielten sich längst in keiner absoluten Monarchie mehr ab, sondern in einer Monarchie mit Verfassung und Volkskammer. Heine schreibt: Die Franzosen sind das Volk der Geschwindigkeit. Das gilt auch für Revolutionen. Am Ende des dreitägigen revolutionären Sturms gibt es eine vorläufige Regierung aus 11 Personen, die das höchst unterschiedliche Spektrum der beteiligten politischen Positionen und Milieus abzubilden versucht, das erste Mal. Sogar ein Sozialist ist dabei, der Arbeitsminister. Wie von selbst, ohne weitere Erschütterungen, zerfiel die Monarchie und löste sich auf, berichtet Flaubert. Es gab nichts Unterhaltsameres als den Anblick von Paris in diesen Tagen. Nun beginnt die Arbeit. Die wichtigsten Dinge werden direkt in den ersten Tagen angegangen. Auch hier gilt es, rasch Realitäten zu schaffen. Nichts weniger als die Herstellung von Presse-, Meinungs- und Versammlungsfreiheit, die Abschaffung der Todesstrafe für politische Verbrechen, die Aufhebung der Sklaverei in allen Kolonien, die Ankündigung freier, allgemeiner Parlamentswahlen. 5 Tage nach dem Verbot, das allgemeine Wahlrecht bei dem Bankett auch nur zu diskutieren, besitzen die Franzosen es nun tatsächlich. Nicht 250.000, sondern 9 Millionen Männer dürfen wählen, ganz gleich, wie vermögend sie sind. Was auch zu den ersten Maßnahmen gehört, die Proklamation eines Rechts auf Arbeit. Der Arbeitsminister, ein sozialistischer Theoretiker, wird unverzüglich praktisch. Schon 2 Tage nach dem revolutionären Sieg werden für die arbeitslosen Pariser Arbeiter nationale Ateliers gegründet, die sie für Straßen- oder Terrassierungsarbeiten einsetzen, wenn auch zu einem geringen Lohn. Das gab es noch nie. Schnell gelingt es, 100.000 Arbeitslose von der Straße zu holen. Der überwältigende Sieg verdeckt die tiefgreifenden Differenzen unter den Revolutionären, den, grob unterteilt, Liberalen, Konservativen, Demokraten, Sozialisten. Der philosophisch weise Regierungschef besteht zwar mit Nachdruck auf dem, was er »Sieg der Tricolor« nennt, die gesamte Fahne, blau-weiß-rot, habe den Sieg über die Despotie errungen, nicht bloß eine einzelne ihrer Farben. Doch die Wirklichkeit sieht bald anders aus. Jede Partei sah von drei Farben nur ihre eigene, weiß Flaubert, und wiegte sich in der Hoffnung, die beiden anderen herabzureißen, sobald sie die stärkere sein würde. Ein Vorspiel bloß. Nicht nur für Frankreich. Die Demokratie, eine neue Heldin. Die dritte französische Revolution ist eine europäische Befreiung, erklärt der deutsche Demokratiephilosoph Arnold Ruge bereits am 29. Februar in Leipzig. Da sind die Pariser Nachrichten gerade erst in Sachsen eingetroffen. Und Ruge, auch er verfolgt, über Jahre im Exil an der Seine, ein Freund von Herwig, wird Recht behalten. Es ist nicht bloß eine französische Bewegung. Der große Freiheitsschub geht durchs gesamte Europa. An zahlreichen Orten kommt es zu Revolutionen, Revolutionsversuchen, Aufständen. Von Marokko bis Berlin ist eine elektrische Batterie. Bei der ersten Berührung gibt es Funken, jubelt Georg Herwegh. Ruge, der in seinen Schriften die Ideen der Aufklärung und des Humanismus mit der Demokratie zusammenführt, und bald als Abgeordneter ins erste deutsche Parlament einzieht, hängt das Ereignis noch höher. Die Pariser Revolution ist das größte Ereignis der Weltgeschichte. Tatsächlich nehmen viele die Vorgänge damals so wahr, als ultimative Dramatik. Nicht bloß die Revolutionäre, sondern auch ihre Widersacher. Man sieht sich am alles entscheidenden Punkt der Geschichte, die selbst als Idee vor einem halben Jahrhundert erst erfunden worden ist, in Berlin, in Preußen, von dem verwirrenderweise gleichermaßen progressiven wie konservativen Großphilosophen Friedrich Wilhelm Hegel. Emma Herwegh, leidenschaftliche Demokratin und Frau von Georg Herwegh, begreift den Moment als Kampf um die Existenz, als Kampf der Zivilisation gegen die Barbarei zwischen der neuen und der alten Welt. Eine weitere deutsche Demokratin, die 33-jährige Schriftstellerin Luise Aston, stellt fest, dass wir großen und ernsten Stürmen entgegengehen, und wird noch konkreter. Ich meine Deutschland und vor allem Österreich und Preußen. Denn wenn die beiden Mächte, Absolutismus und Volksbewusstsein, einander gegenübertreten, so kann der Kampf nur ein Kampf auf Leben und Tod sein. Ein Showdown zwischen Freiheit und jahrhundertealter Unfreiheit. Die Volkssouveränität wird zur zentralen Losung, mit anderen Worten Demokratie. Es ist ein Kampf um die Macht, ein Kampf der neuen Ideen gegen die bestehenden Mächte und umgekehrt. Und keine Idee wird vom alten System verbissener bekämpft als die demokratische. Der Traum umfassend verwirklichter Freiheit, einer Freiheit für die Einzelnen und alle zusammen, als Nation, die europaweit zum Träger des Freiheitsbegehrens wird. Ein Traum von Freiheit, der weit über die Träume des damaligen Liberalismus mit seinen begrenzten Forderungen hinausgeht, der die bisherigen Revolten des Jahrhunderts überwiegend angetrieben hatte. Ein universell emanzipatorischer Traum, auch 1848 schon, der prinzipiell bereits alle Emanzipationen aller Benachteiligten einschließt, die der Frauen, der Arbeiter, der Sklaven, der Juden. Potenziell ist jede Freiheit gemeint, insbesondere die, keinen Hunger mehr zu leiden. Emma Herwegh nennt die Mission, sich zu Menschen zu emanzipieren. Die europäischen Revolutionen von 1848, sie sind der erste große europäische Kampf für moderne Demokratien. für demokratische Bundesrepubliken nach dem Vorbild der Schweiz oder Amerika. Mit vom Volk gewählten Regierungschefs statt Königen, mit souveränen Parlamenten als Legislative, freiheitlichen Verfassungen einschließlich elaborierter Grundrechtekataloge, einer unabhängigen rechtsstaatlichen Justiz, einem direkten allgemeinen Wahlrecht sowie einem sozialen Ausgleich, wie es die Epoche nannte. Die demokratische Idee liegt 1848 bereits in detailliert ausbuchstabierten Programmen und Plänen vor. Auch vom Vorhaben der Vereinigten Staaten von Europa sprechen die Demokraten schon. Das alles sind politische Pläne, die oft mit denen der zeitgenössischen Liberalen in der Tat nichts mehr gemein haben, die unter allen Umständen an der Monarchie festhalten wollen, wenn auch in ihrer konstitutionellen Gestalt. Die Demokratie ist 1848 die junge Heldin der Geschichte. Neue politische Mächte und Ideologien beginnen umgehend, sie zu jagen, und zwar für das ganze weitere 19. Jahrhundert und den größten Teil des 20. Jahrhunderts. Die Alten jagen sie sowieso. Die Monarchen und Fürsten, Polizei- und Militärdiktaturen, die Klerikalen. Jetzt auch die Nationalisten, die finstere Missionare des deutschen Wesens und Anti-Judaisten, deren Vertreter bereits im ersten deutschen Parlament sitzen, sowie die Kommunisten und Anarchisten. Vor allem aber ihre unmittelbaren Konkurrenten um die Macht im Frühjahr 1848, die Konstitutionellen, die sich schon vor der Revolution von den alten Liberalen gelöst haben und sich nun zur resoluten Ordnungspartei ausrufen. Als Casino-Fraktion wird sie die mit Abstand größte Partei im ersten deutschen Parlament sein. Noch aber, 5 Tage nach der Vollendung der Pariser Revolution, ist Ruge zuversichtlich. Es gibt keine Macht der Kanonen und der Bajonette. Die Idee des Jahrhunderts ist unwiderstehlich. Die freien Staatsformen sind den gebildeten Völkern Europas gesichert. Für ihn, wie für viele der frühen Demokraten, besteht kein Zweifel an der geschichtsphilosophischen Teleologie des Geschehens. Die Demokratie wird siegen. Die neue französische Revolution ist mehr als eine rebellische Laune, eine spontane Inspiration der Geschichte. Sie stellt eine Notwendigkeit dar. Weltentaumel. Wir leben im reißendsten Strom von Ereignissen und Ideen, der je Völker mitgerissen hat. Und heute bewirkt ein Jahr manchmal so viel wie ein ganzes Jahrhundert. So beschreibt der Pariser Victor Hugo seine Epoche, die er »schnelle Zeit« nennt. Unaufhörlich verändert sich die Welt in rasender Dynamik, einer Ekstase des Neuen. Der junge, revolutionsbegeisterte Literat Ludwig Tieck, literarischer Erfinder der Frühromantik, von Heine, Herwig, Richard Wagner und vielen anderen verehrt, hatte bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts formuliert: »Wir finden nichts, worauf wir unser Auge fixieren können. Ein Überforderungszustand, den er Schwindel der Seele nennt.« Jeder Tag bringt neue Wunder. Ein Blick in die Zeitung genügt. Eisenbahnen, Dampfschiffe, gigantische Fabriken, Gasbeleuchtung, Elektrizität. Optische und elektrische Telegraphenlinien zur fliegenden Informationsübertragung erlauben zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte, dass weit auseinanderliegende Orte eine gemeinsame Zeit und Wirklichkeit haben. Jetzt, Mitte des 19. Jahrhunderts, beginnt die Industrialisierung auf Hochtouren zu laufen. Amerika und Deutschland hinken Frankreich und vor allem England hinterher. Die industrielle Prosperität geht mit unglaublichen Erkenntnissen der Wissenschaften Hand in Hand, und auch die Kraft eines anderen neuen Global Players wirkt magisch, die des Kapitals. Die Börsen beginnen, via London, New York, Paris und Frankfurt, die Welt mitzuregieren. Einzelne Unternehmer akkumulieren einen Reichtum, der den der Monarchen übertrifft. Die Produktionsmittel, wie es der junge Marx sagt, sind in den Händen weniger, und diese sind es, die ganz überwiegend von all den Wundern profitieren. Dabei sollte es, so die Vordenker des Liberalismus, eigentlich anders laufen. Die Misere sollte es theoretisch gar nicht geben. Alle sollten vom märchenhaften Wirtschaftswachstum automatisch etwas abbekommen, auch die unteren Schichten, zumindest etwas, zumindest mittelfristig. Einer dieser Vordenker, selbst ein international bedeutender industrieller Revolutionär, ist der Reutlinger Daniel Friedrich List, ein globaler Eisenbahnpionier und bis heute international angesehener Wirtschaftstheoretiker. Er ist Initiator der ersten deutschen Bibel des Liberalismus, des 15-bändigen Staatslexikons, das ab 1834 erscheint. Im ersten deutschen Parlament werden über ein Dutzend seiner Autoren sitzen. List selbst sitzt eine Zeit lang in der zweiten Kammer des Württembergischen Landtags, aber auch, seiner liberalen Überzeugung wegen, im Gefängnis. Er muss wiederholt fliehen, auch nach Paris, wo er sich mit Heine anfreundet. »Die Welt bewegt sich«, heißt eines der Bücher von List. Der Titel könnte gut als Motto der Epoche herhalten. Ausdrücklich sieht List seine titanische Eisenbahnmission, die gesamte Welt mit Schienennetzen zu überziehen, als sozialen Fortschritt. Während die alten Transportmittel zwischen den niedrigen Klassen und der Oberschicht in Bezug auf die Schnelligkeit und Bequemlichkeit eines Ortswechsels eine riesige Kluft entstehen ließen, werden die neuen Transportmittel zum Wohle, zum Vorteil und zum Nutzen, die daraus erwachsen, eine weitgehende Angleichung aller Klassen bewirken. Soweit die Theorie. Für List und viele andere ist die Industrialisierung ein Heilsprojekt. Den Menschen dadurch zum Gebieter und Gestalter der Natur zu machen. Die neuen Maschinen ersetzen die lebende Kraft durch die mechanische, und diese sei schlicht unbegrenzt, träumt List. Wie überhaupt fortan alles unbegrenzt und unendlich ist, die Möglichkeiten, die Produktivität, das Wachstum, prophezeit er. Hinsichtlich der Produktivität funktioniert die Sache tatsächlich sagenhaft. Ab der Jahrhundertmitte dann auch in den deutschen Staaten, zumindest in manchen, Preußen voran. Auch der Handel, der Freihandel, explodiert. Wieder eine bedeutende Vokabel der Epoche. Rasch verdrängt die neue, permissive Wirtschaftsliberalität die Nationalökonomie. Der Mannheimer Gastwirtssohn Friedrich Engelhorn, gelernter Goldschmied, gründet im Revolutionsjahr 1848 in seiner Geburtsstadt ein Werk für Leuchtgas, BASF. Henri Nestlé wird 1814 in Frankfurt geboren. Der Akzent auf dem E kommt in der Schweiz hinzu. Um die hohe Kindersterblichkeit zu bekämpfen, erfindet er als Apothekergehilfe ein industriell hergestelltes Kindermehl. Der junge Mathematiker Carl Zeiss eröffnet 1846 in Jena eine Werkstatt zur Herstellung mechanischer und optischer Instrumente. Zwei junge Männer gründen 1847 in Berlin eine Telegrafenbauanstalt. Heute beschäftigt Siemens weltweit fast 400.000 Mitarbeiter. Gleichzeitig gehen mächtige Unternehmen jäh bankrott und entlassen Zehntausende, reißen Banken mit in den Abgrund, was zu Konkurskaskaden führt, zu nationalen und internationalen Krisen. Jahrhundertealte Berufe und Gewerbe verschwinden innerhalb weniger Jahre und lassen die Menschen ohne Arbeit und Auskommen zurück. Unbegrenzt ist vor allem auch die Verwertung der Natur in der industriellen Produktion. Der Mensch baut die Welt systematisch ab. Sie ist ihm Material, Ressource, Objekt. Die Kommunisten sehen es kein Deut anders. In dieser Hinsicht sind sie sich mit den Kapitalisten völlig einig. Heute wissen wir, das Anthropozän hebt an. Ziemlich genau ab dem Jahr 1900 lässt sich die CO2-Zunahme in der globalen Atmosphäre dokumentieren, ebenso das von den Menschen verursachte Artensterben. Und bereits 1802 kommt es zum ersten organisierten ökologischen Protest beim Bau einer Glashütte in Bamberg. Da ging es um die Luftverschmutzung nahe einer Klinik. Zwei Mediziner solidarisieren sich mit der örtlichen Bevölkerung. Toxischer Rauch führe zu schweren Atemwegserkrankungen. Die Abgase von Eisen, Metall, Kupfer oder eben auch von Glashütten sind ein Problem für die städtischen Gebiete damals, insbesondere für die Viertel der unteren Schichten. Es kommt zu erstem Waldsterben und auch zu Protesten ob der Verschandelung der schönen Natur. Was für Zeiten! Gewaltige Monarchien fallen über Nacht. Von Gott eingesetzte Fürsten müssen als Bauern verkleidet fliehen. Hunderte Jahre alte Ordnungen fallen innerhalb von Tagen in sich zusammen. Neuartige Schnelldruckpressen, industriell produzierte Zeitungsausgaben und Fluten von Flugblättern bringen die sensationellen Nachrichten Tag für Tag zu den Menschen. Alles hatte sich von Grund auf geändert. Fasst ein 29-jähriger Berliner Apothekergehilfe die Epoche in einem einzigen Satz zusammen. Der junge Theodor Fontane ist ein flammender Herwegverehrer und wie sein Vorbild mit Leib und Seele Demokrat. Im März 1848 wird er mit der Waffe in der Hand in die Revolution eingreifen. Fontanes meint auch das Denken, die Vorstellungen von der Welt, dem Menschen, den Dingen, der Wahrheit. Vor allem die, wie es die revolutionären jungen Hegelianer nennen, Zertrümmerung der Religion, nicht nur der Kirche und des kirchlich organisierten Glaubens, nein, von Gott selbst. In den Worten des anderen großen deutschen Philosophen der Demokratie, Ludwig Feuerbachs: Denn nicht Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, wie es in der Bibel heißt, sondern der Mensch schuf Gott nach seinem Bilde. Zuvor war alles Gottes Schöpfung, Werk und Plan, der Mensch war seine Idee. Jetzt soll der Mensch autonom sein, seine eigene Idee, Subjekt und Autor seiner eigenen Geschichte, hin zur Freiheit, zum Glück, zur Anerkennung seines irdischen Körpers und Sinns, kurzum, zum Himmel schon auf Erden. So nannte man es damals. Davon träumen sie, die Demokraten, denken es durch und machen daraus praktische Politik. Lasst euch von diesen Wahnsinnigen nicht mit in den Abgrund ziehen, wenn sie behaupten, der Himmel sei in der von ihnen aufzurichtenden Republik zu finden, schärft ein bayerischer Generalleutnant im April 48 seinen Soldaten ein, bevor er sie mit den Bajonetten in den Kampf gegen die Demokraten führt, gegen die angeblichen Verräter am deutschen Vaterland. Feuerbachs »Vom Wesen des Christentums« schlägt ein wie eine Bombe. Er wird, nach Hegel, zum berühmtesten Philosoph der Epoche, bewundert von jungen Leuten, die zu Tausenden herbeiströmen, wenn er liest. Er ist wundersam kauzig, kein Bart hat 1848 wüster ausgesehen als seiner. Gerne trägt er einen grünen Rock, eine Weste von ich weiß nicht wie viel Couleur und eine feuerfarbene Halsbinde, berichtet Herwegh von seinem Freund. Auch Darwins Evolutionstheorie hat die Wirkung einer Bombe. Schon 1842 hat er den Kern seiner Thesen mit zitternder Hand in einer 35-seitigen Skizze festgehalten. 1848 liegt sein Aufbruch zu der durch Humboldt inspirierten Vermessungsfahrt mit der HMS Beagle bereits 17 Jahre zurück. Ab Mitte der 1840er trägt Darwin seine Thesen auf Kongressen vor, da sind sie in der Welt. Es ist, als gestehe man einen Mord, schreibt er. Einen Mord am bisherigen Menschenbild. Die Krone der Schöpfung, nun ist sie eine Affenart. Sogar Seele und Vernunft haben sich aus dem Organischen entwickelt und fußen auch weiterhin darin, so jedenfalls formuliert es Georg Herwigs Freund Karl Vogt. All jene Fähigkeiten, die wir unter dem Namen der Seelentätigkeiten begreifen, sind nur Funktionen der Gehirnsubstanz. Die Seele als neuronales Muster, bloß eine synaptische Komplexion? So ein Denken verändert tatsächlich alles von Grund auf. Konservative, Klerikale und Philister laufen gegen die neuen Vorstellungen so heftig Sturm wie zu Zeiten Galileo Galileis. Zustimmend aufgenommen wird Darwins Evolutionstheorie zunächst in oppositionellen, sprich liberalen und demokratischen Kreisen. Hier nämlich werden Wissenschaft, kritische Reflexion, Aufklärung und Wahrheit als Fundament der neuen Zeit begriffen. Der demokratisch-freiheitliche Geist verschweißt sich untrennbar mit dem Wissenschaftlichen. Für Wissenschaftler wie Karl Vogt ein eminent politischer Akt. Für ihn sind die neuen Wissenschaften so wirksam wie die Kanonen, die Herwig in einem Brief für den Kampf gegen die Despotie fordert. Die Forscher, so schreibt Vogt 1847, legen mit ihren Mikroskopen die feinsten Elemente dar, aus denen das Truggewebe unserer sozialen Einrichtungen gesprungen ist. Und jedes neue Gesetz, welches sie aufstellen, jede neue Wahrheit, die sie entdecken, vernichte die Sätze, die wir im Katechismus und im bürgerlichen Gesetzbuch uns haben einlernen müssen. Im ersten deutschen Parlament wird Vogt dann für diese neuen Wahrheiten streiten. Die Menschen machen die Ereignisse, sie fallen nicht vom Himmel, ruft einer der zentralen Köpfe der deutschen Revolution 1848 den Menschen zu. Friedrich Hecker, ein promovierter badischer Jurist, Publizist und leidenschaftlicher Demokrat. Es ist der Grundgedanke jeder modernen Revolution, wie Heine in den Pariser Revolutionstagen 1848 herausstellt. Weil sie keineswegs aus einem religiösen Bewusstsein entspringt und keinen Halt findet in dem schönen Glauben an ein Jenseits, wo man den Lohn dafür bekömmt. Ein neuer Blick, der eine neue Welt schafft. Und umgekehrt. Armut, Unrecht, Knechtschaft, Kriege, alles ist von jetzt an menschengemacht und ergo kann man auch alles anders, besser machen. Ich für meine Person, schreibt Herwig, halte unser Wissen für so überlebt und ungenügend wie unser Sein und unsere Zustände. Ich will eine neue Welt in jeder Beziehung. Viele andere dagegen wollen keine neue Welt. Sie wollen partout nicht, dass sich überhaupt etwas ändert, geschweige denn alles. Die schwindelerregenden Veränderungen erzeugen bei zahlreichen Menschen Angst, Unsicherheit, Wut, Verzweiflung, bei einigen sogar Hass. Oder führen schlicht zu einer Überforderung. Das Individuum soll plötzlich alles selbst denken, entscheiden, Sinn stiften. Und, ob Gott nun tot ist oder nicht, die Kirche bleibt nach wie vor mächtig. Überhaupt bestehen die allermeisten der alten Institutionen erst einmal weiter, behalten ihre Macht und stützen sich gegenseitig. Der Aberglaube ist der Wissenschaft faktisch noch ebenbürtig und das ständische Denken, das jedem seinen sicheren Platz zuweist, regiert die Gesellschaft in vielen Bereichen unverändert. Die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen ist Mitte des 19. Jahrhunderts so gut zu studieren wie selten in der Menschheitsgeschichte. Nichts passt mehr zusammen. Vor allem die Jungen empfinden ein grundlegendes Unbehagen. Die Welt von 1848 sei ein gärender Kessel voll Mittelalter und Neuzeit, ein widerspruchreiches Gemisch von Überresten alter Formen und neuer Grundgesetze, erklärt der Badener Friedrich Hecker. Die Burgen der Raubritter sind gefallen, schreibt sein enger Gefährte, ebenfalls badischer Anwalt, aber auch Publizist und Zeitungsverleger Gustav Struve, ein großer Theoretiker der Demokratie. Allein die Lasten, welche sie ihren Grundholden aufgelegt, bestehen immer noch fort. Feudallasten und Zunftzwang passen nicht zu Eisenbahnen, Dampfschiffen, Gasbeleuchtung, Spinnmaschinen. Die Verteidigung des monarchischen Prinzips. Während sich nach der Februarrevolution in Paris zahlreiche Exildeutsche auf den Weg in die Heimat machen, um die Demokratie voranzubringen, muss dort erstmal der Groschen fallen. Wie viele andere Blätter publiziert die Deutsche Konstitutionelle Zeitung die Pariser Proklamation der provisorischen Regierung an das französische Volk vom 25. Februar. Die Revolution ist vollbracht. Ein retrogrades und oligarchisches Gouvernement ist soeben durch den Heldenmut des Volkes von Paris gestürzt. Auch der dazugehörende internationale Appell wird gedruckt. Franzosen, Gebt der Welt das Beispiel, das Paris an Frankreich gegeben hat. Nichts klingt albtraumhafter in Monarchenohren. Auch für die deutschen Fürsten und Staaten ist es blanker Horror. Der Satan ist wieder los, schimpft König Friedrich Wilhelm IV. Von Preußen in Berlin. Am liebsten würde er gleich in Frankreich einmarschieren. Er weiß, dass Paris genau das tun wird, der Welt ein Beispiel geben. In vielen Ländern Europas warten die Menschen sehnlichst auf diesen Moment. In Italien, Ungarn, Polen und weiteren slawischen Ländern, vorneweg in Preußen und in den anderen deutschen Staaten. Ein hellsichtiger Diplomat des russischen Zaren, mit Österreich und Preußen vereint im Geiste der Heiligen Allianz der Restauration, hatte es schon früher prophezeit. Der Kampf der Ideen, der zurzeit an den Ufern des Rheins stattfindet, wird an unsere eigene Grenze dringen. Ein Kampf, der nach seiner Einschätzung für den Monarchismus gefährlicher sein wird als alle vorigen. Wir werden von Angesicht zu Angesicht dem Geist der Revolution gegenüberstehen, der mit Entschlossenheit die mächtigsten Königreiche untergräbt. Was, wenn das Bollwerk, das Österreich und Preußen bildet, nicht standhält? Auch aus Fürstensicht geht es um alles. Um die Erhaltung des monarchischen Prinzips in Europa, wie es der belgische König Leopold I. Ende Februar 1848 in einem Brief an seinen preußischen Amtskollegen auf den Punkt bringt. Dafür erscheint es dem Monarchen als absolut notwendig, dass Preußen, Russland, Österreich, aber auch England eine konzertierte Reaktion starten. Ich weiß noch von 1840 her, dass nichts Frankreich so imponiert als dies Zusammenhalten der vier Mächte. Wenn Paris hustet, erkältet sich Europa, weiß auch der zentrale Architekt der deutschen Restauration, Fürst Metternich, der Staatskanzler des österreichischen Kaiserreichs, das 1848 dem Deutschen Bund vorsteht. Und dieses Mal ist es mehr als eine Erkältung. Revolutionen funktionieren als Lokomotiven der Geschichte, sagt Marx. Und Metternich ist sich bewusst, Lokomotiven sind das Schnellste, was es in der damaligen Welt gibt. Die deutschen Unruhen im Gefolge der französischen Julirevolution von 1830 hatte Metternich zusammen mit den anderen deutschen Fürsten noch zum Stillstand bringen können. Wird es noch einmal gelingen? 1848 ist Metternich ein Greis, 78 Jahre alt, zusammen mit dem preußischen König und dem österreichischen Kaiser, aber immer noch der mächtigste Deutsche. Die Zeit schreitet in Stürmen vorwärts, klagt er angesichts der ungeheuren Dynamiken und kämpft umso verbissener. Die revolutionäre Bewegung habe die Gewalt eines Vulkans und genau deswegen muss sie erstickt werden. Clemens Wenceslaus Nepomuk Lothar Metternich, gebürtiger Koblenzer, bis 1813 Graf von Metternich-Winneburg zu Beilstein, ist überzeugt, gegen den Teufel ins Feld zu ziehen. Er ist getrieben von der Erfahrung traumatischer Kriegswirren, mit denen das Jahrhundert begonnen hatte. In manichäischer Weise sieht er in der Welt nur das Positive und das Negative, das Erhaltende und das Zerstörende. Gut gegen Böse, die Prämisse jedes Fanatismus. Das Böse verkörpert sich für ihn in den Ideen der Freiheit und Gleichheit, Demokratie und Nation, neumodische, teuflische Erfindungen. Er hasst das revolutionäre Prinzip, kämpft offen für die Rückeroberung sämtlicher aristokratischer Privilegien und würde am liebsten in die Zeit vor 1789 zurückkehren. Zum reinen Absolutismus, dem ohne Verfassung und Volkskammern, dem, der sich gar nicht erst justifiziert, wie Heine schreibt. Eine gottgegebene Macht muss ich nicht erklären. Diese Überzeugung eint Metternich und die anderen Fürsten, und keiner ist davon derart überzeugt wie der preußische König, der sich als Ritter des Herrn versteht. Zur Erhaltung der absoluten Herrschaft opfern, so Heine, die Fürsten jeden und jedes, denn diese ist ihnen von Gott anvertraut und wo der Himmel gebietet, müssen alle irdischen Rücksichten weichen. Eine Zeitung schreibt über Metternich, er sei der Mann, der ewig Revolutionen und Verschwörungen witterte und verfolgte, auch wo keine waren. Metternich wird es als Kompliment verstanden haben, gründet und steuert er doch ein erstes großes deutsches Überwachungs- und Verfolgungssystem. Eine Fortschrittsbekämpfungsbehörde. Von ihm stammen die entscheidenden Konzepte für die Organisation Europas und Deutschlands nach dem Wiener Kongress von 1815. Demagogenverfolgungen und die Erziehung zur Unterwürfigkeit. Die systematische Bekämpfung von Oppositionellen, die sogenannte Demagogenverfolgung, beginnt 1819. Unter Metternichs Ägide findet im verschlafenen böhmischen Kurort Karlsbad ein klandestines Bundestreffen statt, das nur ein Ziel hat, die Repression zu organisieren. Um gegen die Opposition oder wie der preußische König gerne sagt, gegen den inneren Feind bzw. eine Rotte von Bösewichtern mobil zu machen, die Satanisches begehren, Freiheit und Einheit. Mit den drakonischen Maßnahmen, die als Karlsbader Beschlüsse zum Symbol der Unfreiheit werden und in den Folgejahren immer weiter nachgeschärft werden, wird die weit ausgreifende polizeiliche und geheimpolizeiliche Unterdrückung in den deutschen Staaten für die nächsten drei Dekaden lanciert. Hastig werden vier Gesetze erlassen, die grundlegend in die Rechte und Verfassungen der Einzelstaaten eingreifen. Ein Universitätsgesetz, ein Untersuchungsgesetz, eine Exekutionsordnung, unter anderem zur Erlassung von Berufsverboten gegen nationale und liberale Oppositionelle, sowie ein Pressgesetz, die Grundlage scharfer, allgegenwärtiger Zensur. Die Einschränkung der Meinungsfreiheit wird zusammen mit den Versammlungsverboten zur Chiffre der Repression. Zur Umsetzung der Beschlüsse wird noch im selben Jahr die Zentralkommission zur Untersuchung hochverräterischer Umtriebe eingesetzt. Die Schwarze Kommission in Mainz ist ein politischer Überwachungsdienst samt informeller Mitarbeiter. Die Sektion Hohe Polizei ermittelt, die Vollzugspolizei führt aus. Der Auftrag, die Gewährleistung von Ruhe und Ordnung. Metternich hätte die Behörde gerne viel größer gehabt, als sie war. Die mächtigen Ambitionen der einzelnen nationalen Geheimdienste versuchten, das zu verhindern. Häufig fungiert die Behörde eher als Vermittlerbüro. Dennoch, zahllose Frauen und Männer, die bei der Revolution 1848 eine Rolle spielen, haben diesen Apparat kennengelernt, haben in Kerkern und Kasematten geschmort, sind ausgewiesen, ins Exil getrieben, erpresst, gefoltert, mit dem Tode bedroht worden. Doch auch gezielte kleinere Maßnahmen zerstören Leben, wenn sie bis zur Zermürbung angewandt werden. Anzeigen, Durchsuchungen, Verhöre, Verleumdungen, mit Absicht verzögerte, lähmende Gerichtsprozesse, Entlassungen, Frühpensionierungen, Berufsverbote. Nach dem Überspringen vereinzelter revolutionärer Funken in der Folge der Französischen Revolution von 1830 verstärkt der Deutsche Bund die Repression noch einmal massiv, vor allem als Reaktion auf das freiheitlich-nationale Hambacher Fest im Mai 1832. Ein ungewollter Nebeneffekt: bisher gemäßigte Kritiker werden schockartig zu überzeugten Oppositionellen, eine neue Generation des Widerstands formiert sich. Sie ist es, die dann 1848-49 wesentlich prägen wird. Zudem differenziert sich die Opposition weiter aus. Bei nicht wenigen wächst die liberale Entschiedenheit bis hin zu ersten explizit demokratischen Positionen. Nicht zufällig ist der Frankfurter Wachensturm am 3. April 1833 deutlich ernsthafter angelegt als Hambach. Auf dem Nationalen Burschenschaftstag in Stuttgart beschließt eine kleine Gruppe, den Bundestag in Frankfurt zu besetzen und eine gesamtdeutsche Revolution anzuzetteln. Es ist die erste aufs Ganze zielende deutsche Widerstandsaktion. Doch aus der Sache wird nichts. Die Aufständler sind von Spionen unterwandert. Ihr Vorhaben wird verraten, sie werden niedergeschossen. Der fürstlichen Gegenseite dient es als Vorwand für weitere Repressalien, vor allem für die Einrichtung einer neuen Inquisitionsinstitution. Bereits im Juni 1833 startet die Bundeszentralbehörde in Frankfurt mit dem historischen Arbeitsauftrag Herstellung und Erhaltung der Ruhe in Deutschland. Infolge des Frankfurter Revolutionsversuchs wird gegen tausende Verdächtige ermittelt. Daraus resultieren 39 Todesstrafen und 165 lebenslängliche oder langjährige Freiheitsstrafen, wobei viele Strafen später abgeschwächt werden, um Märtyrer und neue Revolten zu verhindern. Deutschlandweit kommt es zur zweiten großen Exilwelle. Jetzt fliehen auch Heine, Büchner, Börne. Neben Paris wird insbesondere die amerikanische Demokratie angesteuert. Die Frankfurter Zentralbehörde, geleitet von 5 großen Staaten unter preußischer und österreichischer Führung, steht in Kooperation mit den Geheimdiensten vieler deutscher Regierung, wird aber ebenso rasch zum bundespolitischen Zankapfel der einzelnen nationalen Polizeibehörden. Bis heute dokumentieren 315 Sitzungsprotokolle ihren Eifer. Schon der volle Titel des »Schwarzen Buches«, der Liste der Verfolgten, ist ein bürokratisches Monstrum. Alphabetisches Verzeichnis derjenigen Personen, gegen welche nach den Akten der Zentralbehörde bezüglich revolutionärer Umtriebe im Untersuchungswege eingeschritten worden ist. Abgeschlossen den 8. August 1838 durch die Bundeszentralbehörde in Frankfurt am Main, vervollständigt bis 5. September 1842. 2140 Personen sind verzeichnet, gegen die es von 1830 bis 1842 wegen politischer Delikte zu gerichtlichen Vorgängen kommt, von den jeweiligen Staaten exekutiert, die Zahl der Opfer von Bespitzelungen und Verfolgungen ist um ein Vielfaches höher. Noch gewaltiger ist der Einschüchterungseffekt. Jeder administrative Eintrag erzählt ein ganzes Schicksal. Glaut, Jakob, Schwertfeger und Oberleutnant der Frankfurter Bürgerartillerie, 44 Jahre, verhaftet wegen Teilnahme am Frankfurter Attentat vom 3.4.1833, zu 12 Jahren Zuchthaus verurteilt, am 9.9.1840 auf seine Bitte in lebenslängliche Verbannung nach Nordamerika umgewandelt. Der Buchhändlerberuf gehört zu den gefährlichsten der Zeit. Meidinger, Johann Valentin, Buchhändler in Frankfurt und Rödelheim, 41 Jahre, verhaftet wegen Verbreitung revolutionärer Schriften, wie Heine, Herwig, Schiller. 5.11.1838 Gießen, zu 8 Monaten Festung verurteilt. Auch zahlreiche Frauen sind darunter. Eine von ihnen, Fresenius, Charlotte, Kaufmannsfrau in Frankfurt, 41 Jahre, Teilnahme an revolutionären Umtrieben, flieht nach Nancy. Seit 16.02.1836 steckbrieflich verfolgt. Deutsche Wirklichkeit vor der Revolution. Doch selbst die neue Zentralbehörde genügt Metternich nicht, das revolutionäre Prinzip in der Welt zu bekämpfen. Zu viele Beteiligte, er kann nicht frei genug schalten und walten. Also installiert er zusätzlich in Mainz die Zentralpolizei, das informelle Mainzer Informationsbüro, kurz MIB. Es sendet Spitzel aus, reich entlohnte Konfidenten, die unter Decknamen Informationen sammeln. Ein ranghoher Polizeibeamter bringt die Mission des gesamten Systems auf die prägnante Formel Deutschlands Ruhe, Sicherheit und Ordnung. Zahlreich gehen die Berichte ein. In einem vom 30. November 1840 aus Leipzig geht es um einen gewissen Robert Blum. Blum ist der Vorstand einer politischen Gesellschaft, welche unter dem Namen Kegelgesellschaft ihr Wesen treibt. Der Konfident hat die Sache durchschaut. Sie kegelt zwar im Sommer, allein sie hat nur politische Unterhaltungen und feiert die Erstürmung der Bastille. Auch Struve wird im Moment seiner Radikalisierung unverzüglich aktenkundig. Seine Zeitung »Der Zuschauer« kann ohnehin bloß erscheinen, weil die etwas liberalere Wormser-Zensur zuständig ist. Aber das MIB hat ihn auf dem Schirm. Es versteht augenblicklich, womit sie es zu tun haben. Struves Zuschauer überbiete alles, was sich in den letzten 15 Jahren in der deutschen Oppositionspresse geltend gemacht hat. Genuin demokratische Ideen nämlich, die höchst verderblich auf den öffentlichen Geist wirkten. Umso verderblicher, weil Struves Zeitung, die Behörden wissen alles, immerhin 1200 Abonnenten hat. Metternich kennt Inhalte, Verfasser, politische Tendenz, wirtschaftliche Lage, Abonnentenzahl. Er kennt sogar die Namen der Abonnenten, die genaue Distribution und die Methoden zur Umgehung der Zensur. Besser als er ist keiner informiert. Der alte Goethe, bevor er 1832 stirbt, sieht und spürt die polizeistaatliche Arbeit des dunklen Fürsten. Er erkennt, was die Unternehmung im Innersten zusammenhält. Als neulich der Schnee lag und meine Nachbarskinder ihre kleinen Schlitten auf der Straße probieren wollten, sogleich war ein Polizeidiener nahe, und ich sah die armen Dingerchen fliehen, so schnell sie konnten. Jetzt, wo die Frühlingssonne sie aus den Häusern lockt und sie mit ihresgleichen vor ihren Türen gern ein Spielchen machten, sehe ich sie immer geniert, als wären sie nicht sicher und als fürchteten sie das Herannahen irgendeines polizeilichen Machthabers. Es darf kein Bube mit der Peitsche knallen oder singen oder rufen, sogleich ist die Polizei da, es ihm zu verbieten. Und Goethe weiß warum. Es geht bei uns alles dahin, die liebe Jugend frühzeitig zahm zu machen, so dass am Ende nichts übrig bleibt als der Philister. Philistrosestes Philistertum, schreibt Herwig etwas später. Deutsche Unterwürfigkeit. Einer der führenden Vertreter der konstitutionellen Liberalen bzw. Ordnungspartei schwärmt im Frühjahr 1848 vom ausgeprägten deutschen Gefühl der Subordinationspflicht. Gehorsam und Willfährigkeit sind das gewollte Ergebnis jahrzehntelanger Konditionierung. Eine lange Zeit tiefster Erniedrigung lastet auf Deutschland, analysiert Gustav Struve in diesem Sinne. Sie lässt sich bezeichnen durch die Worte Knechtung, Verdummung und Aussaugung für das Volk. Willkürherrschaft. Das repressive Konzept funktioniert ziemlich gut. Es ist nichts weniger als ein riesiges volkspädagogisches und psychologisches Programm, das auf Ruhe, Ordnung und eine existenzielle Ermüdung zielt. Als ich auf dem St. Gotthard stand, schreibt Heine, da hört ich Deutschland schnarchen. Es schlief da unten in sanfter Hut von 36 Monarchen. Allerdings gehören für Heine zur Unterdrückung immer zwei, die Tyrannen und die, die sich unterdrücken lassen. Traurigerweise sei die Untertanhaltung typisch deutsch. Auch Herwig verzweifelt an dieser tragisch-komischen Stellung der Deutschen, von denen zwar Einzelne die Freiheit mutig und konsequent fordern, eine Mehrheit aber vor ihr zurückschrecke. Ende der 1830er wird die Frankfurter Zentralbehörde zu Metternichs Verdruss vollends zum Spielball der immer heftigeren Konkurrenz der großen deutschen Staaten, vor allem Österreichs und Preußens, die sich überwiegend bloß noch als Einschränkung der eigenen polizeilichen Souveränität und Geheimdienstaktivitäten wahrnehmen. Man will selbst überwachen, sich nicht in die Karten schauen lassen, vor allem Preußen nicht. Der rheinländische Metternich gilt inzwischen als Agitator österreichischer Hegemonie, eine Lieblingsvokabel der Zeit. Der neue, 1840 gekrönte preußische König Friedrich Wilhelm IV. Schränkt die Wirkung der Frankfurter Behörde gleich in seinem ersten Regierungsjahr deutlich ein, will sie gar auflösen. Österreich sperrt sich. Die Bundesversammlung entscheidet mit den südwestdeutschen Stimmen zugunsten Österreichs. Die Behörde wird im August 1842 zwar offiziell vertagt, bleibt aber unverändert bis 1848 erhalten, wenn auch inaktiv. Die nationalen Geheimdienste dagegen werden immer aktiver und sind es auch im Revolutionsjahr. Ende März 1848 werden ihre Informanten gar eine dramatische Rolle spielen. Deutschland? Es gibt kein Deutschland. So der unmissverständliche Bescheid des einflussreichen, volkstümlichen Handbuch der Staatswissenschaften und Politik Anfang 1848, wenn man auch 1843 dessen 1000. Geburtstag mit Predigt und Singsang gefeiert hat. 1843 haben damalige Historiker das Jahr 843 zum Geburtsjahr Deutschlands erklärt, also den Moment der Aufteilung des Karolingerreichs unter den Söhnen Ludwigs des Frommen in drei Herrschaftsgebiete, aus denen dann Frankreich und im Spätmittelalter das kaiserliche Heilige Römische Reich entsteht. Vom späten 15. Jahrhundert an, mit dem Zusatz deutscher Nation versehen, lebt dieses vielsprachige, multiethnische und ausgesprochen chaotische Gebilde streng genommen nur als Herrschaft universaler Ideen und Ansprüche. Als es 1806 formal zu Ende geht, hat es praktisch kaum je richtig existiert, umso eifriger wird es im Rückblick heilsgeschichtlich und romantisch verklärt. Es gibt kein Deutschland, ist, neben dem politischen und sozialen, zentraler Ausgangspunkt der deutschen Revolution von 1848. Keine Nation, kein Staat, keine Einheit, bloß die kompliziert fragile Angelegenheit des Deutschen Bundes, ein schwacher Zusammenhang autonomer Staaten, offiziell Staatenbund genannt. Auf dem Wiener Kongress 1815, als Nachfolge des Heiligen Römischen Reichs gegründet, ist er ausdrücklich keine Staatsgewalt, bloß beständiger Bund und völkerrechtlicher Verein. Sein Zentralorgan ist der Deutsche Bundestag mit Sitz in Frankfurt. Meine 38 Vaterländchen, nennen die Herwegs die assoziierten 34 deutschen Staaten und 4 freien Städte, auf deren Gebieten rund 40 Millionen Menschen leben. In Preußen 16, in Österreich 12 Millionen, wobei diese beiden Schwergewichte eben erbitterte Rivalen und nur offiziell wie militärisch ein absolutistisches Herz und eine Seele sind. Bayern, der drittgrößte Staat, eines von 4 deutschen Königreichen, verzeichnet lediglich um die 4,5 Millionen Einwohner. Die anderen Länder sind noch erheblich kleiner. Im Großherzogtum Baden beispielsweise leben 1848 um die 1,3 Millionen Menschen. Wir haben 38 Regierungen, 34 Ständekammern, 34 Erste Kammern, wir haben 34 Ministerien, 34 Fürsten, zählt ein Zeitgenosse auf. Und, merkt er süffisant an, die dazugehörenden 38 Zivilisten, kurz Kostenstellen. Auch fürstliche Oberhauptkategorien gibt es zahlreiche, beginnend mit einem Kaiser und den Königen, gefolgt von Kurfürsten, Großherzögen, Herzögen. Die einzig wirklich existierende deutsche Einheit ist die polizeilich und militärische, und die funktioniert tadellos. Insbesondere die staatsübergreifenden Militärkooperationen der verschiedenen nationalen Heere unter dem Befehl des Bundes. Hauptsächlich aus preußischen und österreichischen Einheiten bestehend, hat sie ihre Schlagkraft bereits mehrmals bewiesen. Nicht im Kampf gegen fremde Heere allerdings, sondern gegen die inneren Feinde. Bei diesem Kampf sind sich die deutschen Herrscher stets einig. Alles haben sie vereint niedergeschlagen, was an Revolutionärem vom Pariser Juliaufstand 1830 übergesprungen ist. Manchmal hat sogar schon die Drohung gereicht. Die Konföderation der deutschen Länder, so formuliert es einer der führenden Demokraten, sei eine reine Monarchenkonföderation. Ansonsten gibt es, trotz des Inkrafttretens eines preußisch dominierten Zollvereins 1834, nicht einmal einen funktionierenden deutschen Binnenmarkt. Keine gemeinsame Währung, keine verbindlichen Maße, keine durchgehenden Eisenbahnverbindungen, nicht einmal das Herumreisen zwischen den Staaten ist problemlos möglich. Die Einheit Deutschlands bestehe bloß in jenem falschen monarchischen Prinzip, welches sich nur auf die rohe Gewalt einer dienenden Militärkooperation stützte, schreibt das Frankfurter Journal zu Beginn des Jahres 1848. Heine spottet: Die geistige Einheit gibt uns die Zensur. Wie immer trifft er ins Schwarze. Mehr geeintes Deutschland wollen die deutschen Fürsten partout auch gar nicht. am allerwenigsten ein einig Vaterland, wie es die Opposition fordert. Die Fürsten schreckt das nicht minder als die Forderung nach Freiheit und Volkssouveränität. Die Monarchen wollen maximale Eigenständigkeit für ihre Länder und Pfründe, maximalen Partikularismus, ein wichtiger Begriff der Zeit. Die Idee der Einheit erschreckt die Fürsten so stark wie die der Volkssouveränität oder Freiheit. Einheit und Freiheit, die Parole der vormärzlichen Opposition, ist in Deutschland noch beim Ausbruch der Revolution 1848 so etwas wie die Trikolore in Frankreich, eine Chiffre, die das gesamte Fortschrittsdenken der Opposition gegen die alte Ordnung scheinbar vereint. Gleich nach den Befreiungskriegen gegen Napoleons Armee sind die Rufe nach der freien Nation laut geworden. Schon damals jedoch sind sie höchst unterschiedlich gemeint, decken alles zwischen Demokratie, Liberalismus und Chauvinismus ab. Die Fürsten allerdings machen sich bei der Unterscheidung kaum Mühe, da sind sie sehr großzügig. Das Engagement für nationale Einheit bedeutet genauso Gefängnis wie das für Freiheit. Und nun? Alles, was die feinen Diplomaten im Laufe von 33 Jahren im Geheimen verabredet und vorbereitet hatten und durch die Polizei bewacht wurde, das gesamte System des Fürstenjochs ist plötzlich durch einen offenen Aufstand des mutigen Volkes von Paris unhaltbar geworden, frohlockt der Badener Gustav Struve. Das Blatt hat sich gewendet. Jedes Volk sieht sich jetzt nur seinen eigenen Tyrannen und nicht mehr den verbündeten Despoten Europas gegenüber. In diesem kritischen Moment stelle sich die Revolution als eigene Aufgabe für jedes Volk Europas. Genauso verhalte es sich mit den deutschen Ländern, mit allen 38 von ihnen. Schon darin liegt eine besondere Herausforderung an eine eventuelle deutsche Revolution. Es gibt keine Hauptstadt, in der drei glorreiche Tage zum Sieg führen könnten. Es braucht 38 Revolutionen. Darüber hinaus dann noch eine nationale, um sie alle zu einen. Am liebsten, so die Demokraten, zu einer freiheitlich-sozialen Bundesrepublik. Oder, wie es die Liberalen wollen, zu einer großen deutsch-preußischen konstitutionellen Erbmonarchie. Abenteuerliche Dinge glauben wir allenfalls, wenn wir darüber in der Zeitung lesen, bemerkt der britische Schriftsteller und Zeitgenosse Wilkie Collins scharfsinnig. Über Tage lesen die Deutschen Ende Februar 48 von den Pariser Ereignissen in der Zeitung. Können sie sich das Abenteuer der Revolution auch bei sich vorstellen? Werden sie es wagen? Kapitel 1 Revolutionen vor der Revolution. Die Revolution wird kommen. Ich will eine neue Welt. Georg Herwegh. Das deutsche Paris. 1848 ist Paris die neuntgrößte deutsche Stadt. Rund 62.000 Deutsche hat die generöse französische Metropole bis Ende der 1840er Jahre aufgenommen. Damit wohnen in der Hauptstadt Europas annähernd so viele Deutsche wie in Frankfurt am Main. Mehr Einwohner zählen nur Wien, rund 520.000, Berlin, 410.000, Hamburg, 132.000, Breslau, 111.000, München, 110.000, Köln, 95.000 und Königsberg, 75.000. Die meisten der 40 Millionen Deutschen leben 1848 auf dem Land. Auch für Paris selbst sind 62.000 nicht nichts. Bei rund 1,2 Millionen Einwohnern ist damit jeder 20. Deutsch. Es sind politische Flüchtlinge, Verfolgte, Vertriebene, aber auch Wirtschaftsflüchtlinge. Seit 1840 haben insgesamt rund 500.000 Deutsche ihre Heimat in materieller Not verlassen. Deutsche, die in einem einst französisch besetzten Gebiet geboren sind, besitzen per französischer Bestimmung ohnehin ein verbrieftes, lebenslängliches Recht, sich in Frankreich niederlassen zu können. So wie der gebürtige Düsseldorfer Heinrich Heine, der gar eine staatliche Apanage erhält. Es sind nicht nur deutsche Schriftsteller, Publizisten, Denker, Maler, Musiker, Lehrer, Anwälte, die sich hier ansiedeln, sondern auch Arbeiter, Handwerker und Arbeitslose. Die Straßen der Hauptstadt reinigen Scharen von Nordhessen. Sie sind wegen ihrer Gründlichkeit gern gesehen. Zum Feierabend treffen sie sich in schrammeligen Vorstadtwirtschaften, trinken Bier, singen deutsche Lieder. Heine schreibt: Viele wackere Landsleute, die hier sesshaft, behaupten, an keinem Orte der Welt könne der Deutsche sich heimischer fühlen als eben in Paris. Es gibt deutsche Geschäfte, Vereine, Gesellschaften, eine Librairie allemande und auch eine eigene Kirche. Hunderte deutschsprachige Bücher und Publikationen entstehen hier, allein 26 Zeitschriften, darunter die legendären Vorwärts, Pariser Horen oder deutsch-französischen Jahrbücher. An der Seine wird ein bedeutendes Kapitel deutscher Literatur, Kunst- und Philosophiegeschichte geschrieben. Zu einem guten Teil ist Paris seit den 1820ern die kulturelle Hauptstadt Deutschlands. Von hier aus, dem Hort der Revolution, Heine, betreiben viele der Exilierten politische Opposition gegen die despotischen deutschen Zustände. Hier sprießen die Freiheitsideen so verwegen wie nirgendwo sonst. Die Flüchtlinge kommen in drei großen Wellen, die erste nach 1819, infolge der Karlsbader Beschlüsse. Die geflohenen Denkrevolutionäre wollen endlich nicht mehr bloß theoretisch revolutionär sein, wie ihr Übervater Hegel, sondern die Welt tatsächlich verändern. Philosophisches Denken soll Praxis werden. Dabei tüfteln die Exilanten besonders an zwei Ideenkomplexen: an der modernen Demokratie, ihrer intellektuellen Loslösung vom zeitgenössischen Liberalismus, und am Kommunismus. Aine. Unbestrittener Primus inter pares der Pariser Deutschen ist Heine. 1848 ist er 51 Jahre alt und mittlerweile schwer gezeichnet von einer tückischen Rückenmarkschwindsucht. Schon 1831 ist er ins Vaterland des Champagners und der Marseillaise geflohen, wo er lieber als Henri Aine firmiert. Das heißt, er schreibt dort das E am Ende seines Namens mit einem Accent aigu, um zu vermeiden, dass die Franzosen seinen Namen N, also Hass, aussprechen. Heines Berichte von der gerade stattfindenden Revolution in der auflagenstarken, demokratisch sympathisierenden Allgemeinen Zeitung gehören zu den ersten ausführlichen Schilderungen aus Paris, die die Deutschen erreichen. Ich hatte einen guten Platz, um der Vorstellung beizuwohnen. Ich hatte gleichsam einen Sperrsitz, da die Straße, wo ich mich zufällig befand, von beiden Seiten durch Barrikaden gesperrt wurde. Heine droht bei einem Grenzübertritt wegen seiner demagogischen Umtriebe, so die offizielle Bezeichnung, sofortige Verhaftung. Schriftsteller, 50 Jahre alt, mittlerer Größe, Nase und Kinn hervorstechend, Typ erkennbar Jude, ausschweifenden Lebenswandels, dessen erschlaffter Körper Zerrüttung aufweist, denunziert ihn der deutsche Steckbrief. Der Pariser Damenwelt ist Heine zu Beginn seiner französischen Zeit vorgekommen wie ein germanischer Apollo. Hochgewachsen, feine Züge, helle Augen. Die pure Lebenskraft und Lebenslust, bemerkt der Österreicher Grillparzer nach einer Audienz bei dem vergötterten Literaten. »Ich bin wie berauscht«, schwärmt Heine schon nach der Revolution 1830. »Ich bin der Sohn der Revolution und greife wieder zu den gefeiten Waffen. Ich glaube an den Fortschritt. Ich glaube, die Menschheit ist zur Glückseligkeit bestimmt.« Das ist Heines Konfession. »Schon hier auf Erden möchte ich, durch die Segnungen freier politischer und industrieller Institutionen jene Seligkeit etablieren, die, nach der Meinung der Frommen, erst am jüngsten Tage im Himmel stattfinden soll.« Das gilt ausdrücklich für alle, einschließlich der Arbeiter und Armen. Aber nicht bloß Weltumarmungsstimmung, sondern auch tiefste Skepsis und Ambivalenz gehören zu Heine. Jenes ist vielleicht ebenso wie dieses eine törichte Hoffnung, und es gibt keine Auferstehung der Menschheit. In Paris kennt und trifft er alle, die illustre Welt. Er ist ein gesellschaftliches Zentrum der Stadt. Besonders innig ist Heines Verhältnis zu Marx. Sie kennen sich seit Dezember 1843, doch ist nur ein einziger Brief der Korrespondenz erhalten, von Heine an Marx, und der schließt so: Wir brauchen ja wenige Zeichen, um uns zu verstehen. Herzinnigst, H. Heine. Für niemanden sonst findet sich bei Heine ein vergleichbar empathischer Gruß, wobei er weitaus mehr Freunde hat. Mit Franz Liszt besucht er sozialistische Clubs, mit Chopin, Wagner, Ferdinand Lassalle, Flaubert, Baudelaire und Balzac flaniert er durch den Jardin der Tuileries, ebenso mit Alexandre Dumas und Delacroix. Heine ist auch eng mit George Sand, der großen europäischen Ikone freiheitsliebender Frauen, von denen es längst zahlreiche gibt, auch in den deutschen Staaten. Doch sein bester Freund ist wohl Théophile Gautier, Erfinder der Idee des L'art pour l'art, dem Heine gleichermaßen anhängt wie seinem Gegenteil, der politischen Poesie. Börne und die jungen Wilden im Vormärz, das sogenannte junge Deutschland, dessen Autoren vom Deutschen Bund besonders gnadenlos verfolgt werden, hatten sich auf ihre Fahne geschrieben: Literatur soll kritisches, gesellschaftliches Engagement sein. Mit Baudelaire und anderen experimentiert Heines Freund Gautier streng im Interesse der Kunst, mit Haschisch-Konfekt. Er erstrebt jedwede Revolution. In seinem sofort verbotenen Briefroman »Mademoiselle de Maupin« sucht eine junge Frau als angeblicher junger Mann in verschlungenen homo-, hetero- und panerotischen Konstellationen die Liebe und sich selbst. Auch all dies ist, freilich als Skandal, 1848 schon in der Welt. Der urban-mondäne Kreis »Die Freien« probiert in Berlin gleichfalls bereits wagemutige Dinge auf diesen Gebieten, im Schutze der »hippischen Weinwirtschaft«. Für Heine und Paris gilt: Fragt Sie jemand, wie ich mich hier befinde, so sagen Sie, wie ein Fisch im Wasser. Oder vielmehr sagen Sie den Leuten, dass, wenn im Meere ein Fisch den anderen nach seinem Befinden fragt, so antwortet dieser: Ich befinde mich wie Heine in Paris. Wieder gilt ebenfalls das Gegenteil bei aller Paris-Schwärmerei: Exil bleibt Exil. Wer dieses nicht kennt, begreift nicht, wie grell es unsere Schmerzen färbt, sagt er. Dante schrieb seine Hölle im Exil. Für Heine sind diese Widersprüche sowie die ständige, durch sie ausgelöste unruhige Bewegung nicht nur kein Problem, sondern ein Glück. Die einzig mögliche, wenn auch nie an ihr Ende kommende Bewegung Richtung Wahrheit, Wirklichkeit, Leben. Heine will alles sein und haben, Geist und Körper, Idee und Realität, Vernunft und Sinne. Er versteht all diese Begriffe ohnehin nur parabolisch, als Metapher bzw. hübsche Krücke für den ärmlichen Menschenverstand. Ein tapferer deutscher Schneidergeselle. Im vorrevolutionären Paris entwirft ein Magdeburger Schneidergeselle eine theoretische Widerständigkeit, wie sie die Welt zuvor nicht gekannt hat. Wilhelm Weitling. In der Vehemenz Georg Büchner vergleichbar, und tatsächlich stammen sie aus demselben geistigen Umfeld. Kein anderer hat Marx und Engels in ihrer revolutionären Haltung so inspiriert wie Weitling, wobei Weitling viel mehr ist als ihr Vorläufer, zu dem sie ihn dann später gerne machen. 1808 als uneheliches Kind eines Dienstmädchens und eines französischen Besatzungsoffiziers geboren, wächst Weitling bei Fremden in ärmlichen Verhältnissen auf. Er kämpft sich durch, ohne akademische Bildung. 1830 politisiert ihn die französische Julirevolution und er eilt nach Paris. 1836 schließt er sich dort dem Bund der Geächteten an, dem Nachfolger des verbotenen Deutsche Volksvereins von 1832, einer Geheimvereinigung politisch verfolgter deutscher Handwerker und Handwerksgesellen mit rund 500 Mitgliedern. Die Statuten des Bündnisses formulieren klare Ziele. Befreiung Deutschlands vom Joch schimpflicher Knechtschaft und Begründung eines Zustandes, der den Rückfall in Knechtschaft verhindert, was nur mittels einer Begründung und Erhaltung der sozialen und politischen Gleichheit, Freiheit, Bürgertugend und Volkseinheit funktioniere. Erst in Deutschland, dann überall, als Weltrevolution. Ende 1836 spaltet sich ein radikaler Flügel ab, der sich Bund der Gerechten nennt und zur Keimzelle sämtlicher sozialistischen und kommunistischen Parteien wird. Weitling prägt ihn eine Zeit lang. Schon 1838 verfasst er, ausnahmsweise kein studierter Hegelianer, sondern weiterhin als arbeitender Schneider tätig, in Paris sein eigenes Manifest. 10 Jahre vor dem Manifest. Seines hat auch noch einen besseren Titel. Die Menschheit, wie sie ist und wie sie sein sollte. Republik, Konstitution, Nation, die Schlüsselbegriffe der Opposition damals sind für Weitling zweitrangig. Politische Freiheit? Gerne. Aber für ihn, wie für Millionen arbeitende Europäer, hat das Sattwerden Priorität. Das arme Volk hat nichts im Magen, nichts auf dem Leib und muss sich immer plagen, dichtet der tapfere Schneider und schafft anderswo einen der gewichtigsten, gültigsten Begriffe der Zeit. Physische Freiheit. Frei kann nur der sein, der an den materiellen Bedürfnissen keinen Mangel leidet, also physisch frei ist. Diese Freiheit muss aller politischen Freiheit vorausgehen, auch der Pressefreiheit, der prominentesten Forderung der liberalen deutschen Opposition. Das zeige schon der Blick nach England, wo nach 150 unter den Wohltaten der Pressefreiheit verlebten Jahren die Menschen des Hungers sterben. Menschen wie er, Arbeiter und Handwerker. Damit das aufhört, setzt Weitling die soziale Frage an die erste Stelle, macht sie zur prinzipalen politischen Frage. Drum muss die nächste Revolution, soll sie verbessern, eine soziale sein. 2 Jahre vor Marx Begründung des Kommunismus veröffentlicht Weitling 1842 im Selbstverlag seine zweite Schrift, eine Eruption mit dem friedfertigen Titel Garantien der Harmonie und Freiheit. Sie ist noch kompromissloser als die vorige. Es fallen Worte wie Klassenkampf und Kommunismus, Sätze wie Das Eigentum ist die Ursache allen Übels. Man müsse Krieg gegen das Eigentum führen, gegen Dinge, nicht gegen Menschen, so Weitling ausdrücklich. Für die Schrift gibt es Lobesworte von Marx und Engels, für ihn aber erst einmal, er agitiert gerade in der Schweiz, 10 Monate Haft in Zürich. Wegen Anstiftung zu Verbrechen gegen das Eigentum. Durch den aufsehenerregenden Prozess wird der Begriff Kommunismus, so sagt es Engels, erstmals zum Gegenstand allgemeiner Aufmerksamkeit. Ein Eklat. 1846 lernt Weitling Marx und Engels persönlich kennen, nur um kurz darauf mit ihnen aneinander zu geraten. Es kommt zum Bruch. Weitling ist das System von Marx und Engels zu streng, seine Anhänger werden aus dem Bund der Kommunisten ausgeschlossen. Weitling geht nach New York, kommt erst zum Beginn der Aufstände 1848 zurück nach Europa. Doch spielt er 1848-49 keine Rolle mehr und kehrt enttäuscht in die USA zurück. Was er den deutschen Revolutionären hinterlässt, ist eine gewichtige Warnung. Glaubt nicht, dass ihr durch Vermittlung mit euren Feinden etwas ausrichten werdet. Eure Hoffnung liegt nur in eurem Schwert. Jeder Vermittlung zwischen euch und ihnen ist zu eurem Nachteile berechnet. Richard Wagner, das deplatzierte Genie. Ein weiterer 48er Revolutionär weilt vor 48 in Paris und lädt sich dort revolutionär auf. Richard Wagner verbringt mit seiner Frau Minna zwischen 1840 und 1842 2,5 Jahre an der Seine. Er will im kulturellen Weltzentrum Fuß fassen, den Durchbruch schaffen, scheitert jedoch kläglich. Immerhin gewinnt er Heine zum Freund, dessen Memoiren des Herrn von Schnabelewopski ihn bereits 1837-38 zu seinem Fliegenden Holländer inspiriert haben. Jetzt vertont Wagner Heines Gedicht Les Deux Grenadiers. Dass der Komponist zwar Heine, aber nicht Paris erobert, liegt daran, dass dort gerade ganz andere ästhetische Visionen aufkommen. Während Wagner, selbst auch dichtend, tief in die Mythen, Sagen und Historie eintaucht, wendet sich Paris in diesen Jahren davon ab und sucht das Gegenteil ewiger Essenz, nämlich radikale Gegenwärtigkeit. Nicht mehr das Zeitlose oder Ewige interessiert, sondern das stets unbeständige und flüchtige Leben. Der Beginn der Moderne in Baudelaires Worten. 1840 beginnt er seine als obszön und blasphemisch beschimpften Gedichte »Fleur du Mal« zu schreiben. In diesem Paris lebt Heine wie ein Fisch im Wasser, Wagner hingegen liegt auf dem Trockenen. Für ihn bedeuten die französischen Jahre materielle Not und künstlerische Enttäuschungen. Es ist die deprimierendste Zeit seines Lebens. Wagner entwickelt eine lebhafte Aversion gegen Paris, Frankreich und alles Französische. Mehr noch, gegen das Kosmopolitische. Wagner, der sich durch musikalische Gelegenheitsarbeiten und Beiträge für die Gazette Musicale oder Dresdner Abendzeitung über Wasser hält, entzündet sich in Paris an sozialistischen und anarchistischen Ideen, dies dann doch ein Geschenk der französischen Metropole an ihn. Er gerät in den Bann von Proudhons Bürgerschreckfrage, was ist Eigentum? Proudhons eigene Antwort fällt deutlich aus, Eigentum ist Diebstahl. Wagner entdeckt im Wesen des Eigentums ein Drama, modern und mythisch zugleich, und integriert es in seine Nibelungen. Anders als in Paris interessiert man sich in Berlin sehr wohl schon für Wagner, speziell seinen Fliegenden Holländer. Und an der Dresdner Hofoper will man seinen Rienzi uraufführen. Also siedelt Wagner im April 1842 nach Dresden um. Wenn die Sachsen gewusst hätten, dass sie sich mit dem mythischen Komponisten einen fanatischen Republikaner geangelt haben. Nationalitätsfanatismus. Deutscher Hass auf die Ausländerei. Auch wenn von 1818 an Zehntausende nach Frankreich fliehen, haben nicht alle oppositionellen Deutschen etwas für das Land übrig. Im Gegenteil, viele empfinden tiefe Antipathie. Bei einigen, die sich in den deutschen Staaten gegen das Fürstenjoch und für ein vereintes Vaterland engagieren, geht der Effekt sogar weit darüber hinaus. Lieber würden sie sterben, in deutschen Kerkern schmachten, als einen Fuß auf gallischen Boden setzen. Dabei richtet sich ihr nationalfanatischer Hass oft gegen alles Fremde. Nationalfanatismus. Der Begriff stammt aus einer hitzigen Debatte des ersten deutschen Parlaments, in dem mehrere prominente Franzosenhasser sitzen, Turnvater Jahn beispielsweise oder Ernst Moritz Arndt. Darum lasst uns die Franzosen nur recht frisch hassen, schreibt Arndt bereits 1806, eher noch harmlos im Vergleich zu dieser Bemerkung, zu der sich offener Judenhass hinzugesellt. Ein Artikel, der mehr der Üppigkeit dient als der Viehzucht schadet, wird jährlich in Deutschland eingeführt, nämlich Franzosen und Juden. Doch der deutschen Menschenzucht ist er äußerst schädlich, sowohl in Hinsicht der Vergiftung der echten deutschen Sitten als der Verschlechterung des edlen deutschen Stammes. Als ein von vielen verehrter Schriftsteller, Publizist und Historiker geht Arndt früh in die Opposition gegen die Fürsten, ist nicht wenigen Deutschen eine moralisch-geistige Instanz. Prägend ist für ihn der Kampf gegen Napoleon, gegen die fremdherrschaftliche Bevormundung Deutschlands. Arndt versteht sich als militanter Lyriker der Befreiungskriege, Gedichtbände von ihm heißen »Lieder für Deutsche« 1813 oder »Kriegs- und Wehrlieder« 1815. Als Agitator der nationalen Einheitsbewegung schreibt er 1813 die berüchtigten Zeilen »Der Rhein«, Deutschlands Strom, aber nicht Deutschlands Grenze. Zwar betont Arndt zunächst die Bedeutung der Freiheit, aber mehr und mehr meint er, wie viele andere, bloß noch eine Freiheit, die des vereinten Deutschlands anderen Nationen gegenüber. Republik, Demokratie, das sei am Ende welsches Teufelszeug. Genauso sehen es trotz aller Gegensätze die Monarchen wie die Mehrheit der liberal-konstitutionellen Monarchisten. Die Revolution, für die Sie und zahlreiche andere Oppositionelle kämpfen, ist eine deutsch-nationale, auch 1848. Zusammen mit Jahn und zwei Göttinger Professoren wird Arndt Ideengeber für die Gründung der Urburschenschaft, die studentische Landsmannschaften zu einer nationalen Bewegung formen will. Ob seines Engagements wird er Opfer der ersten Verfolgungswelle. 1821 kommt es zum Verfahren wegen Demagogie. Was Arndt antreibt, ist die Suche nach deutscher Ursprünglichkeit und Reinheit. Die Deutschen sind nicht durch fremde Völker verbastardet. Sie sind keine Mischlinge geworden. Sie sind mehr als viele andere Völker in ihrer angeborenen Reinheit geblieben. Die glücklichen Deutschen sind ein ursprüngliches Volk. Damit es so bleibt, ist es erforderlich, dass man fortan das Kräftigste und Schönste seines Stammes ausliest und miteinander zeugen lässt. In den Worten seines turnenden Mitstreiters Jahn: Hass alles Fremden ist des Deutschen Pflicht. Die deutsche Mission: Die Erde als Heiland zu segnen und den Völkern Menschlichwerdungskeime einzupflanzen. Der von den Fürsten verfolgte Turnvater ist bereits 1817 selbst ein Verfolger all dessen, was ihm zuwider ist, des Undeutschen. Auf dem Höhepunkt der Turnerbewegung und dem mehrheitlich, aber nicht nur, in diesem Geist zusammenkommenden Wartburgfest gehen unter begeistertem Beifall undeutsche, unvolkstümliche Bücher in Flammen auf. Jahn persönlich hat sie ausgewählt. Eine wirre Mischung aus antikonservativem Protest, Germanenkult, Frankophobie und Judenhass, analysiert der Historiker Hans-Ulrich Wehler. 1848 lebt dieser patriotische Nationalismus des Jahrhundertbeginns aufs Neue auf. Viel wichtiger aber, 1848-49 bilden sich, auch im ersten deutschen Parlament, neue deutsche Nationalitätsfanatismen und Herrenmenschenfantasien heraus, die die nächsten 100 Jahre deutscher Geschichte bestimmen, einschließlich eines extrem Anti-Judaismus. Schon in einer Parlamentssitzung Ende August 48 tritt der Stuttgarter Moritz Mohl eifernd gegen die politische Gleichberechtigung der Juden auf, will gesonderte Judengesetze. Dies sei eine heilige Pflicht gegen das deutsche Volk. Das ganze Leben, die ganze Richtung und Beschäftigung der Israeliten sei volksverderblich. Die deutschen Bauern würden von den Juden ausgesaugt und zugrunde gerichtet. Juden seien der Tropfen dreckiges Öl auf dem reinen Wasser der Deutschen. Es geht nicht bloß um den Glauben, sondern um den ganzen Stamm, und zwar seit Jahrtausenden. Die Juden sind ein fremdes Element, also brauche es weise Maßregeln des Staates gegen die Juden. Momente tiefster Dunkelheit im ersten Parlament. Sofort aber wird es ganz licht. Der 42-jährige Hamburger Rechtsanwalt und Publizist Gabriel Rieser, der einzige Abgeordnete jüdischen Glaubens, hält eine historische Rede. Es ist Ihnen vorgeschlagen, ein Teil des deutschen Volkes der Intoleranz, dem Hasse als Opfer hinzuwerfen. Das werden Sie aber nimmermehr tun, meine Herren. Das Protokoll verzeichnet ausdrücklich allgemeiner, lebhafter Beifall. Und den gab es. Sein Antrag hatte keine Chance. Mit gewaltiger Mehrheit wird die allgemeine politische Gleichberechtigung der Juden in den Grundrechtskatalog des Verfassungsentwurfs aufgenommen. Dennoch, die gesamten 17 revolutionär bewegten Monate wird es ein Thema bleiben. Schon im März kommt es an verschiedenen Orten zu antijüdischer Gewalt. Bedeutsam sind diese ganzen Vorgänge auch deswegen, weil Ideen wie freiheitliche Verfassungen, Freiheitsrechte oder Demokratie viele nun als undeutsch gelten und bekämpft werden. Von Fürsten, Militärs, Klerikalen und Konservativen, aber eben auch von Teilen der vormärzlichen Opposition. Die hochverräterischen Aufwiegler würden, so schon 1838 die von Fürst Metternich betreute Untersuchung demagogischer Umtriebe, immer lauter Konstitutionen im ausländischen Sinne und in englischer und französischer Weise postulieren. Mit diesen neuen Forderungen der neuen Oppositionellen trete ein sehr wirksam gewordenes, seiner Natur nach undeutsches Element in den bis dahin doch wenigstens national aufgefassten Kampf. Demokratisches Denken? Kategorisch undeutsch, befindet Metternich. Und ist sich mit den mächtigsten deutschen Fürsten einig, vor allem mit dem preußischen König. Sie halten, schimpft Theodor Fontane, alles Demokratische für ein den Deutschen aufgepfropftes Element. 1848-49 tobt ein hitziger Streit um das Deutsche und das Undeutsche und um eine deutsche Leitkultur. Wachsame Zeitgenossen, in Paris zumal, sind in dieser Hinsicht schon lange tief besorgt. Zuletzt bestehe das Deutsche dem Deutschen bloß darin, dass sich sein Herz zusammenziehe wie Leder in der Kälte, dass er das Fremdländische hasst, dass er nicht mehr Weltbürger, nicht mehr Europäer, sondern nur noch ein enger Deutscher sein will. So Heine. Ganz viele dieser engen Deutschen wird es bald geben. Ich rede von der Partei der sogenannten Vertreter der Nationalität in Deutschland, von jenen falschen Patrioten, deren Vaterlandsliebe nur in einem blödsinnigen Widerwillen gegen das Ausland und die Nachbarvölker besteht. So Heine. Je näher die von ihm herbeigesehnte, miterkämpfte und dann auch gefürchtete deutsche Revolution kommt, desto mulmiger wird es ihm deswegen zeitgleich. Überhaupt betrachtet Heine die Sache mit den Nationen bloß als eine Phase, etwas Ephemeres, das keine so große Zukunft wie jenes Bewusstsein des Weltbürgertums hat. Die Demokraten wie die führenden Köpfe der beiden demokratischen Fraktionen im ersten Parlament, Ruge und Blum, setzen dem Nationalitätsfanatismus mit Nachdruck ein kosmopolitisches Prinzip entgegen, das für sie zum Nationenbegriff dazugehört, vorgeformt im Nationentraum des Völkerfrühlings, wie ihn der deutsch-französisch-jüdische Schriftsteller Ludwig Börne bereits 1818 formuliert. Einer der lautesten Nationalitätsfanatiker, der 29-jährige ehemalige Prediger, dann preußisch-links-hegelianischer Anarchist, Doktor der Philosophie Karl Friedrich Wilhelm Jordan, sitzt übrigens zunächst in den Reihen der Republikaner und wird deswegen aus der Fraktion ausgeschlossen. Emma Herwig tauft die Bewegung bereits im März 48 »Nationale Partei«. Ja, mehr noch, sie sagt, Deutschland eine schicksalhafte Schlacht voraus. Die beiden Elemente jedoch, sie meint das demokratische und das neue nationale Element, es sind dieselben, um die sich heute der Weltkampf bereits entsponnen, und der Sieg des einen oder des anderen wird entscheiden, ob wir wirklich einer neuen Zeit, einer freien Zukunft entgegensehen oder schrecklicher denn je dem scheußlichsten Absolutismus in die Hände fallen. Emma schreibt die Sätze genau in dem Moment, in dem der Kampf mit dem monarchischen Obrigkeitsstaat seinen Höhepunkt erreicht, nach dem Ausbruch der 48er-Revolution, doch sie sieht schon den nächsten Gegner. Sie ist ganz bei Heine, dem schon Mitte der 30er beim Thema Deutsche und Nation Übles schwant. Der deutsche Donner ist freilich auch ein Deutscher und ist nicht sehr gelenkig und kommt etwas langsam herangerollt. Aber kommen wird er. Und wenn er es einst krachen hört, wie es noch niemals in der Weltgeschichte gekracht hat, so wisst, der deutsche Donner hat endlich sein Ziel erreicht. Bei diesem Geräusche werden die Adler aus der Luft tot niederfallen und die Löwen in der fernsten Wüste Afrikas werden die Schwänze einkneifen und sich in ihren königlichen Höhlen verkriechen. Es wird ein Stück aufgeführt werden in Deutschland, wogegen die Französische Revolution nur wie eine harmlose Idylle erscheinen möchte. Angesichts der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts liest man diese Zeilen mit Schauder. Georg Herwegh. Die Zeit der ästhetischen Gourmanderie ist für die Welt und mich vorbei. Georg Herwegh ist ein hochgewachsener Mann von feingliedriger Eleganz, hat schulterlanges Haar, eine Denkerstirn und einen kultivierten vollen Bart. Er ist bestimmt und sanft zugleich, enthusiastisch und nachdenklich. Der dezidierte Demokrat ist nicht bloß im Februar mit seiner Frau Emma im revolutionären Paris dabei, sie werden für die deutsche Revolution selbst eine erhebliche Rolle spielen. Im November 1841 trifft Herwegh erstmals in Paris ein. Französisch spricht er schon da fast wie Deutsch. Nicht ungewöhnlich prägt die französische Kultur die europäische doch seit langem. Er kommt im 7. Arrondissement unter, im Quartier der Künstler. Unmittelbar begegnet er Heine, dessen »Buch der Lieder« gerade in vierter Auflage erscheint. Herwegh trifft Heine so oft wie möglich. Auch für Herwegh ist er der Größte. Dennoch sieht und spürt er Ambivalenzen, wie auch umgekehrt. Heine überreicht ihm beim ersten Treffen ein Gedicht. »Herwegh, du eiserne Lerche! Mit klirrendem Jubel steigst du empor, zum heiligen Sonnenlichte. Ward wirklich der Winter zunichte? Steht wirklich Deutschland im Frühlingsflor?« Jubelrufe aus Heines Feder. Wie immer bricht Heine den Jubel sofort. »Nur in deinem Gedichte lebt jener Lenz, den du besingst.« »Total fertig«, sehe Heine mitunter aus, so Herwegh. Heine beeinträchtigen da schon eine Sehschwäche und arger Kopfschmerz. Heine lobt Herwegs hoch erfolgreiche »Gedichte eines Lebendigen«, Anfang 1841 erschienen, ein phänomenaler Erfolg. Der Titel ist Programm. Hinweg mit dem Biedermeier, der Restauration, dem Muff, der Friedhofsruhe. Zugleich tadelt Heine übermäßigen Aktionismus, was Herwegh keineswegs stört. Er weiß, was er will. Kunst und Natur lassen mich im Augenblick kalt, sehr kalt. Die Zeit der ästhetischen Gourmanderie ist für die Welt und mich vorbei. Politik und Geschichte ist unser Tummelplatz. Die Natur geht uns nicht verloren. Aber der günstige Augenblick, der nun für eine Reform aller unserer Verhältnisse eingetreten, könnte nicht wiederkehren. Ihn muss man packen. Den Jungen vor allem sind Herwegs Sätze reinster Offenbarung. Seine flammende Freiheitspoesie dichtet die Revolution herbei. Lyrik ist das populäre Massenmedium schlechthin, das Leitmedium. Man agiert und agitiert mit Gedichten wie mit Flugblättern, Anschlägen, Zeitungsartikeln. Poesie schmeckt nach Jugendkultur und Revolte, ein völlig neues Lebensgefühl. Und noch ein allgemeiner Zug der Zeit. Kein Affekt, kein Pathos, keine Leidenschaft ist das schlimmste Urteil, das die Epoche aussprechen kann. Über Kunst, Literatur, Gedanken, Menschen, über alles, auch über Politik. Die aufs Höchste bewegte Seele, wie Wagner sie nennt, braucht eine exaltierte Sprache. Exaltation und Schwärmerei sind für die Zeitgenossen damals der natürliche Zustand und wobei es auch etwas ganz anderes gibt, Eiseskälte. Sprache, auch die politische Rede, bewegt sich auf hohem affektiven Niveau, getragen von einem geradezu magischen Sprachverständnis. Proklamiert man etwas mit genügend Emphase und Pathos, ist es Wirklichkeit. Eine Art Zauberkunststück. Die Zeit glaubte an das Wort wie keine vorher und nachher, schreibt der Revolutionshistoriker Veit Valentin 1930, dem bis heute ein Großteil von dem zu verdanken ist, was wir über die Revolution wissen. Das schöne, echte, große, wahre Wort war für sie Erlösung und Lösung. Sie kämpfte damit, Sie siegte damit und sie staunte, dass es Kräfte gab, die sich dem Worte nicht fügten, die das Wort missachteten und schändeten. Diese Zeit lauschte dem Wort des Volksmannes, sie traute dem Fürstenwort, das Wort baute die neue, gewünschte, reine und gute Welt vor ihr auf. Worte waren Taten, Worte wurden Fleisch und Blut. Herweg, aus kleinbürgerlichen Verhältnissen stammend, badet in der Pariser Schönheit. Doch wird er hier auch mit Armut konfrontiert, wie er sie drastischer nie gesehen hat. Es ist eine Armut der Massen, in Fabriken industriell erzeugt. Herweg teilt die Kritik der Sozialisten, die die neue Misere seit Dekaden kritisieren. Er schätzt besonders Pierre Leroux, der die wirtschaftsliberale Parole des »Bereichert euch« kritisiert. Energisch vertritt er einen staatlichen Dirigisme, den Ausgleich, das demokratische Schlüsselwort, zwischen Besitz und Besitzlosen, Kapital und Arbeit. Leroux sucht eine neue Offenbarung, bemerkt Herweg, aber nicht durch den einzelnen Menschen, durch einen sogenannten Messias, sondern durch den gesamten Menschen, durch die Menschheit und deren Hauptorgan, die Presse. Auch das ist ein neuer Aspekt. Die Oppositionellen des Vormärz, Liberale und Demokraten, messen der Presse die zentrale aufklärerische Rolle für ihren Kampf zu. Die Mobilisierung großer Geldsummen für dutzende Publikationsprojekte zeigt es eindrücklich. Gustav Struve pointiert: Die öffentliche Meinung ist die neue Macht auf dem Kampfplatz, die wirkungsvollste Waffe im Kampf für die Demokratie. Doch gilt das auch umgekehrt, wie ein anderer demokratischer Held schreibt, ebenso badischer Journalist. Da steht er kurz vor seiner Exekution durch preußische Soldaten, angeführt vom baldigen ersten Kaiser der Deutschen, damals noch preußischer Erbprinz. Er schreibt: Die Feinde der Demokratie führen in Worten Krieg gegen uns. Propaganda. Ganz einfach. Für die 1848 Demokraten wird sie fast noch verheerendere Auswirkungen haben als Gewehrkugeln und Bajonette. Allerdings zerfetzen den mutigen Journalisten am Ende nicht bloß Worte, sondern ebenso 7 preußische Kugeln, was bei seiner standesrechtlichen Exekution nicht gleich zum Tod führt. Mit Bajonettstichen wird ihm gnädig der Rest gegeben. Revolutionäre Netzwerke schaffen oder die spektakulärste Autorenreise der deutschen Literaturgeschichte. Im September 1842 bricht Herweg unter dem Protektorat eines Schweizer Passes mit den Gedichten eines Lebendigen zu der wohl spektakulärsten Lesereise der deutschen Literaturgeschichte auf. Offiziell Werbereise für sein Buch ist sie vor allem eines: Revolutionsfahrt. Sie schafft Verbindungen, legt neue Leitungen für Ideen. Die Netze kritischer Geister, die er hier knüpft, tragen bis in den Februar 48, bis ins Vorparlament, bis in die konstituierende Nationalversammlung. Sie durchziehen die gesamten 17 Monate der deutschen revolutionären Bewegung bis zum Sommer 1849. Dabei ist auch sein Freund und Verleger, der nach Zürich exilierte Julius Fröbel. Literarisches Comptoir heißt seine Verlagsplattform, ein selbsternanntes Asyl gegen deutsche Zensur, das für neueste Philosophie und Poesie steht. Fröbel ist selbst Autor und politischer Intellektueller. Im Mai 1848 wird er als Abgeordneter in der Nationalversammlung sitzen, so wie ungefähr 2 Dutzend von Herwegs Freunden und Bekannten. Überall, wo Herweg in den deutschen Staaten auftritt, gibt es Fackelzüge, Huldigungen, Bankette. Die Zuhörerscharen sind von Geheimdienstlern durchsetzt, die auch aus Herwegs engerem Kreis genaue Berichte liefern. Stationen sind Frankfurt, Köln, Berlin, Jena, Dresden, Königsberg. In Frankfurt trifft er unter anderem den 37-jährigen Karl Gutzko, Autor, Publizist, Journalist, dessen erstem Roman 1835 die Ehre zuteil geworden ist, sofort nach seinem Erscheinen per Sonderverordnung des Bundestags zusammen mit Heines Schriften verboten zu werden. Im selben Jahr bekommt Gutzkow das Manuskript eines anderen verfemten Schriftstellers in die Hände, einen Darmstädter, 21 Jahre alt, vor der Verhaftung stehend. Kurz vor seiner Flucht nach Straßburg schickt er sein Danton-Manuskript an Gutzkow mit der Bitte um rasche Veröffentlichung, da er das Geld dringend für eine Reise benötige. Georg Büchner. Sein todernst gemeinter Schlachtruf von 1834 hallt als Basso Continuo durch die gesamte Epoche, besonders mächtig dann 1848, da ist er bereits 11 Jahre tot. Friede den Hütten, Krieg den Palästen. In Köln geht es weiter mit dem linkshegelianischen Philosophen und Publizisten Moses Hess, Herausgeber der Rheinischen Zeitung. Es gibt ein Festessen für Herweg. Hier kreuzen sich das erste Mal die Wege von Herweg und Marx, der die Redaktion der Zeitung zeitweilig übernommen hat. In Jena sieht Herweg unter anderem Robert Blum, der ihm im Hotel de Pologne eine Party schmeißt. Die beiden Demokraten verstehen sich auf Anhieb, auch was die Gewichtung der sozialen Frage angeht und die Kritik an den Liberalen. Der Staat, stellt Blum ihnen gegenüber klar, sei keine Aktiengesellschaft, bei welcher der Vermögendere mehr beteiligt sei als der Arme. Noch im Sommer 1847 schreibt Blum nach Paris: »Denkst du nicht gerade mit Widerwillen an deine Pilgerfahrt durch Deutschland? So wirst du auch eine freundliche Erinnerung übrig behalten haben für einen Mann, dem du die Bruderschaft des Wollens und des Strebens damals so freundlich zuerkanntest, wie er dir die Meisterschaft des Geistes.« In Dresden trifft Herweg Ruge, den vielleicht engagiertesten Publizisten deutscher Sprache der Epoche. Ernste Augen, fliehende Stirn, ein dichter Schnurrbart, kein Vollbart wie bei Blum und fast allen anderen Demokraten. Herweg wird bei einem Ruge-Kumpanen in der Schlossgasse einquartiert, bei dem 3 Jahre älteren Russen namens Michail Bakunin. 1849 wird der rabiat sanfte Anarchist, nur eine von vielen verrückten Episoden, mit Wagner und Gottfried Semper in Dresden auf den Barrikaden stehen. Beide, Ruge und Bakunin, sind große Herweg-Fans. Sie werden Freunde, schmieden publizistische Pläne. Die Gründung der Demokratie in Deutschland oder der Volksstaat und der sozialdemokratische Freistaat, heißt Ruges demokratisches Manifest. So früh und so klar wie kein anderer hat er die Auflösung des Liberalismus in Demokratismus gefordert. 1843 teilt Ruge seinem damaligen Denkgefährten Marx mit: »Dass die deutschen Liberalen uns gänzlich im Stich lassen werden, vermutete ich schon in Paris.« Auch Herweg sieht den Konflikt schon. Von einem Treffen mit seinem Idol Feuerbach in Heidelberg schreibt er 1845 an seine Frau Emma: »Ich wasche hier und da einem Liberalen den Kopf. Das ist, was mir Spaß macht.« Ruges Persönlichkeit ist schon beeindruckend. Bakunin aber ist ein Phänomen, dem sich keiner entziehen kann, schon der Physis nicht. Fast 2 Meter groß und ziemlich schwer, bei aller Masse reizend, einfühlsam. Wirre, lange Haare, Spross einer Adelsfamilie mit, heißt es, 1000 Leibeigenen, ist er der bedeutendste russische Hegelkenner. Er hat in Moskau deutsche Philosophie studiert, in Berlin, Bakunin ist ein unentwegt Reisender, besucht er dann die einschlägigen Salons und hört Hegel-Vorlesungen. Eine einzige Geschichte erzählt manchmal alles über einen Menschen. Die Nachricht vom Ausbruch der Pariser Revolution erreicht Bakunin in Brüssel, wo auch Marx und andere deutsche Exilanten ausharren. Was tut Bakunin? Er läuft von der belgisch-französischen Grenze in einem Gewaltmarsch 300 Kilometer zu Fuß bis Paris, weil die französische Eisenbahn den Betrieb auf der Strecke eingestellt hat. Unmittelbar nach der Ankunft am 26. Februar, erwartet von den Herwegs, bewaffnet er sich und ist auf den Barrikaden. Als Philosoph macht Bakunin erstmal das, was alle Jung- und Linkshegelianer mit der Dialektik tun, dem methodischen Zauberstab ihres Lehrers. während Hegel das historisch Seiende, das Wirkliche, zum jeweiligen Zeitpunkt idealistisch als vernünftig deutet, also positiv, stellen die Linkshegelianer dieses Denken komplett auf den Kopf. Alles Positive auflösen ist die Devise. Die bestehende unfreie und ungerechte Welt ist ihnen das krasse Gegenteil der Vernunft. Im Ganzen negativ, ergeht ihr Urteil. Also wird das Bestehende, das Negative, Gegenstand einer radikalen Kritik. Anders formuliert, negiert. Erst daraus, aus der Negation der Negation, wird dann das Sein-Sollende hervorgehen, das Positive. Den jungen, wilden Hegelianern ist dabei nicht mehr der Geist das Absolute, das Primäre, sondern die Materie. Sie ist es, die sich peu à peu in der Geschichte entfaltet. Genauer, das erst ist die Geschichte. Materialismus statt Idealismus, aber eben ein dialektischer Materialismus. Auf die Wirklichkeit, die wirklichen Menschen kommt es an. Wir müssen vom Ich, vom empirisch leibhaftigen Ich ausgehen, müssen das Allgemeine vom Einzelnen ableiten, nicht aus sich selbst oder aus der Luft aller Hegel. Nur die Praxis zählt. Das Sagen, das Bekennen macht es nicht, so Bakunin. Marx und Ruge sehen es genauso. Philosophie muss praktisch werden, die Welt anders einrichten. So energisch sie sich in der Kritik an ihrem Übervater Hegel des offensichtlichen Idealismus entledigen, bewegen sich die jungen Philosophie-Revolutionäre dennoch unverändert in seinem Denkmodell der Dialektik. Und behalten damit selbst einen idealistischen Überschuss, der in ihren Ansätzen und Theorien ungebremst weiterwirkt. Und beinahe panisch setzen sie am Ende allen Negierens unterschiedliche Ideen als neue Absolute ein, was verschiedenste Wege in die Zukunft eröffnet, vor allem politisch, als Kommunismus, verschiedenste Anarchismen, Religion des eigenen Ich, neuer Katholizismus, Nationalismus, mythisches Deutschtum, Anti-Judaismus. Wie Pilze schießen die neuen Absolutismen aus dem Boden, ohne scheint es im Augenblick der Absetzung des sichersten aller Absolute, Gott, nicht zu gehen. In Berlin hat der preußische König extra den alten Schelling auf den Lehrstuhl des verstorbenen Hegel gerufen. Er soll, so die Königsworte, die Drachensaat des hegelschen Pantheismus, der flachen Vielwisserei und der gesellschaftlichen Auflösung häuslicher Zucht bekämpfen, kurz gegen die frech-freiheitlichen Jung- und Linkshegelianer angehen. Schelling, der im Alter, wie sein adliger Arbeitgeber, ganz auf den neuen alten Gott setzt, diagnostiziert die gedanklichen Entwicklungen dann auch als krank. Und nicht nur das. Die Krankheit sitzt also viel tiefer als in politischen Meinungen. Es ist nicht mehr davon die Rede, eine Regierung, eine Dynastie oder gar nur ein Ministerium. Man beabsichtigt, die ganze Gesellschaft umzustürzen. Herweg schimpft. Politischer Konservatismus, eine giftige Waffe gegen die Fortschritte der Menschheit. Roheste Dogmen des Mittelalters, des Papstes und der Inquisition sind der Inhalt seiner Philosophie. So sehen sie aus, die politischen Diskurse im Vormärz. Als Herweg Bakunin kennenlernt, hat Bakunin gerade seinen ersten großen, in deutscher Sprache geschriebenen politischen Essay veröffentlicht, der Titel »Die Reaktion in Deutschland«. Der Begriff Reaktion, der 1848 eine zentrale Rolle spielt, ist da schon längst in der Welt. Vor allem der letzte Satz des Essays macht Bakunin berühmt-berüchtigt. Die Lust der Zerstörung ist zugleich eine schaffende Lust. Für damalige Philisterohren sind das satanische Verse, vor allem, wenn man sie aus dem Kontext reißt. Dennoch, Bakunin will tatsächlich keinen neuen Staat anstelle des alten monarchischen setzen, auch keinen bürgerlichen, demokratischen oder kommunistischen. Für ihn ist Herrschaft an sich falsch. Seine Vorstellung von Selbstbestimmung soll sich anders erfüllen. Wir brauchen etwas anderes. Sturm und Leben. und eine neue, gesetzlose und darum freie Welt. Bakunins neues, modernes Absolut ist das Leben selbst. Es ist das Zentrum seiner Anarchie. Kein Wunder, dass Wagner ihn innig liebt. So eng die persönliche Freundschaft von Herwig und Bakunin ein Leben lang ist, Bakunin wird sein Trauzeuge, politisch gehen sie völlig unterschiedliche Wege. Bakunins Analyse, seine Forderung nach dem volksherrschaftlichen Prinzip, alles richtig. Aber darauf aufbauend will Herwig zur Ermöglichung der maximalen individuellen Freiheit eine starke demokratisch-parlamentarische Ordnung. Sind Demokratismus und Anarchismus also klare Gegensätze, bekämpfen sich sogar, hält dies Fürsten und auch konstitutionelle Liberale keineswegs davon ab, die Demokraten als Anarchisten zu brandmarken. Keinem Vorwurf sehen sich die Demokraten 1848 so häufig ausgesetzt wie dem, Anarchisten zu sein. Obwohl, ein anderer kommt wohl gleich oft. Sie seien Kommunisten. Bei Herwigs Ankunft in Berlin stehen vor seinem Hotel Dutzende Fans. Verbotenerweise wird die Marseillaise gespielt. Ein Triumphzug. Hier, im Herzen Preußens, wird Herwig aber auch mit den Folgen der neuen kapitalistischen Produktion konfrontiert, die er schon aus Paris kennt. Ehemalige Bauern, Handwerkermeister und Gesellen samt ihren Familien sind mit Beginn der 1830er zur verarmten neuen Unterschicht geworden. Jetzt treffen sie zudem die Folgen von Missernten und einer heftigen Wirtschaftskrise. In Preußen steigt die Sterblichkeit zwischen 1844 und 1847 insgesamt um rund 25%. Real natürlich ganz überwiegend bei den Ärmsten, dort also um ungleich mehr Prozente. Die Zeitungen empfehlen, altbackenes Brot zu essen, weil es besser satt macht. Zudem werden Rezepte für Maikäfersuppe veröffentlicht. Aber was heißt da Rezepte? Maikäfer ins kochende Wasser werfen. Fertig. Wenn es besser läuft, wird Leben vom Kartoffel- und Kohlstandard bestimmt. Von 1844 an wird die Armut einem breiteren bürgerlichen Publikum erstmal zu Bewusstsein gebracht, was wesentlich drei Frauen zu verdanken ist. Bettina von Arnim, die jüngere Schwester des Dichters Clemens Brentanos, macht mit ihrem Armenbuch von 1844 den Anfang. Es ist eine Denkschrift über die soziale Frage, für die sie die Armutskolonien im Nordwesten Berlins besucht, inspizieren und dokumentieren lässt. Kolonien, die nun auch Herwig sieht. Pro Siedlung vegetieren in 400 Einzimmerwohnungen jeweils ganze Familien mit ihren Arbeitsmaterialien, wie Spindeln oder Webstühlen, auf wenigen Quadratmetern zusammengepfercht. In den Höfen offene Massenlatrinen. Die brisante Schlussfolgerung Bettina von Arnims ist dieselbe wie bei Marx. Das ist keine gottgewollte und auch keine von ihm gebilligte, natürliche Armut, die Unbill der Natur verschlimmere sie bloß. Wie die Sachen gegenwärtig stehen, erweitert jede neue Maschine die Kluft zwischen menschlicher Arbeit und armseliger Tätigkeit, analysiert sie. Die maschinelle Produktion lichtet die Reihen der beschäftigten Arbeiter, vergrößert die der Brotlosen. Noch drastischer klagen die Bestsellerromane zweier engagierter Literatinnen die deutsche Misere an. Luise Ottos Gesellschaftsroman »Schloss und Fabrik« 1846 und Luise Astons Liebesroman »Aus dem Leben einer Frau« 1847. Beide Bücher verursachen gehörige Skandale bei ihrem Erscheinen. Beide Frauen gehören 48-49 zu den maßgeblichen Revolutionärinnen. Die nächste Autorenreisestation ist das nordöstliche Ostpreußen, Königsberg. Seit Kant, er ist damals keine 40 Jahre tot, steht die Stadt für Fortschritt. Selbstdenken lautet die imperative Maxime des Aufklärers. Doch genau hier erreicht Herwig eine Hiobsbotschaft. Preußen verbietet sein neuestes Projekt, eine große Zeitschrift. Auch finanziell ist das für Herwig ein Schlag. Kurzerhand greift er zur Feder, schreibt eine öffentliche Beschwerde, persönlich an den preußischen König. Majestät, Wir wollen ehrliche Feinde sein. Im Weiteren erklärt der Dichter dem Herrscher, dass sein geliebtes Bücherverbieten ohnehin für die Katz sei, denn verbotene Bücher fliegen recht eigentlich durch die Luft. Was das Volk lesen wolle, liest es allen Verboten zum Trotz. Eure Majestät haben vor 5 Vierteljahren meine Gedichte verboten, und ich bin so glücklich, im Augenblick die 5. Auflage derselben veranstalten zu können. Eure Majestät haben die Beschlagnahme als gefährlich erscheinender Bücher verordnet, und ich habe mich auf meiner ganzen Reise davon überzeugt, diese Bücher sind in jedermanns Händen. Die Leipziger Allgemeine Zeitung druckt den Brief am 24. Dezember 1842 als Weihnachtsgabe. Die böse Bescherung folgt auf dem Fuß. 4 Tage später hat Herwigs Reise ein jähes Ende. Er wird ausgewiesen. Darüber hinaus beginnt ein Propagandadonnerwetter. Der Hof setzt sämtliche Hebel in Bewegung, organisiert Schmähkampagnen gegen den Heretiker der gottgewollten Ordnung. Alexander von Humboldt, zweifelsohne der prominenteste lebende Deutsche der Epoche und ein echter Kosmopolit, versichert: Wäre ich zu der Zeit hier in Berlin gewesen, die Ausweisung wäre nicht geschehen. Herwig kann's egal sein, ihm geht es wie bei den Büchern. Verboten ist er noch beliebter. Anfang Januar 1843 geht Herwig mit Bakunin nach Zürich. In den kommenden Wochen diskutiert man an Limmat und am See, rudert im Boot hinaus. Vor der überwältigenden Bergkulisse lesen sie auf dem See gemeinsam George Sand, die sie alle lieben. Dann erhält Herwig verzweifelte Post von Marx, der gerade seine Stelle bei der Rheinischen Zeitung verliert. Preußen kassiert die Lizenz. Marx bietet an, nach Zürich zu kommen und für das Projekt zu arbeiten, das Friedrich Wilhelm gerade verboten hat, Herwig aber noch retten will. Aufgrund eines Familienstreits sei er mittellos, schreibt Marx, und dazu neuestens verlobt mit der 29-jährigen Jenny von Westfalen, Tochter eines Regierungsrats und, so kommentiert Arnold Ruge, sehr eingeweiht in die neue Philosophie. Noch eine echte Revolutionärin. Was Marx nicht weiß, Herwig wird Zürich selbst bald verlassen, denn konservative Politiker der Kantonsregierung gehen gegen ihn vor. Schon bald werden sie sich beide in Paris wiederfinden. Emma Herwig, die revolutionäre Frau. Tausende haben Herwigs revolutionsfeurige Poesie gelesen. Aber nur eine liest sie so intensiv, dass sie sich erst in die Worte und dann in den Autor verliebt. Eine außergewöhnliche 24-Jährige ist das, aus großbürgerlichem Magdeburger Hause, Emma Siegmund. Herwig ist die Antwort auf meine Seele, schwärmt Emma. Die um sie herumscharwenzelnden zahlreichen Verehrer sind für sie Beamtenseelen, Menschenware, Schufte, Philister, liberales Pack, Schöngeister, Windbeutel, Esel, entmarkte Gesellen, Höflinge, Speichellecker. Für sie muss es mindestens ein Revolutionär sein, schließlich ist sie selbst Revolutionärin. Tochter eines durch Seidenhandel reich gewordenen jüdischen Kaufmanns und Hoflieferanten ist sie hochgebildet und mehrsprachig. Sie komponiert, spielt Theater, dichtet und zeichnet. Doch das musische Leben einer Bürgerstochter aus gutem Hause reicht Emma nicht. Was sie interessiert, die Freiheitsbestrebung in Italien und Polen. Sie schießt mit Pistolen, reitet rasant, badet nackt im nächtlichen Meer. Sie raucht ständig und bietet Männern Paroli. Oft überhaupt kommt es mir vor, als glaubten die Männer, wir wären nur zum Vergnügen in der Welt, zum Spaß für sie. Und das ist der Punkt, der mich rasend machen könnte. Elektrisiert liest sie Bücher über die Französische Revolution. Mehr als ein Jahr nach dem Beginn einer empathischen Korrespondenz treffen sich Emma und Georg am 6. November 1842 auf seiner Lesereise in Berlin. Georg hat die republikanisch-modisch langen Haare vor der Deutschlandreise stutzen lassen, trägt Schnurrbart. Sehr attraktiv. Das ist Emma aber auch. Permanent leicht gerötete Wangen, ein hübsches, liebliches Gesicht, das jedoch von jetzt auf gleich grimmig dreinschauen kann. Selbst beim freundlichsten Lächeln scheint sie eine ironisch-schelmische Distanz zu wahren. Hinter den Augen lauert Intelligenz, die sich besonders der sozialen Frage widmet. Emmas Losung? Amour l'avenir, vive la République démocratique et sociale. Herwig lässt schon kurz nach ihrem Kennenlernen wissen, das Mädchen ist noch rabiater als ich und ein Republikaner von der ersten Sorte. 6 Wochen nach seinem Kölner Besuch bei der Rheinischen Zeitung teilt Herwig Marx mit, ich zeige Ihnen meine Verlobung mit einer Republikanerin comme il faut an, ein Mädchen, das uns allen über das Kapitel der Freiheit tüchtige Lektionen halten könnte. Zeitungen in ganz Deutschland berichten von Emmas Verlobung mit Herwig, dem Star. Im Frühjahr 1843, vor der Ausweisung noch, kommt Emma nach Zürich zu Georg. Am 8. März heiraten sie. Mit dem Brautführer Bakunin fahren sie in der Kutsche bei romantischem Schneegestöber zur Kirche. Im April 1848 wird es eine schrammelige Kutsche und die Flucht durch einen Kugelhagel sein. Im Moment aber sind es Worte und Ideen, die durch die Luft zischen. »Wir wollen zeigen«, schreibt Emma, »was zwei Leute können, die zu derselben Fahne schwören.« »Noch schöner?« »Wir wollen vereint die Blitze in die Welt schleudern. Ach, und ich will Ihnen beweisen, was eine Frau tun kann.« Auch Emma ist eine deutsche Pionierin der Demokratie und der Emanzipation. Sie ist in Vergessenheit geraten, genauer wurde aus der Geschichte gelöscht. Ein Schicksal, das sie mit Tausenden der ersten deutschen Demokratinnen teilt. Erinnert sich die heutige Bundesrepublik an die frühen Demokraten, und das tut sie sehr selten, sind es die Revolutionäre, nicht die Revolutionärinnen. Dabei gibt es sie in großer Zahl. Mathilde Anneke, Luise Aston, Malvilda von Meisenburg, Luise Otto Peters, Johanna Kinkel, Luise Dittmar, Nahida Sturmhöfel, Ida von Hahn-Hahn, Luise Büchner, Henriette Obermüller, Katinka Zitz-Harlein, Fanny Lewald, Lucy Lenz oder Clotilde Koch-Gontard, um ein paar wenige zu nennen. Sie alle erheben sich gegen ihre Rechtlosigkeit. Die Teilnahme der Frauen an den Interessen des Staates ist nicht nur ein Recht, sondern auch eine Pflicht, stellt Luise Otto Peters 1842 in den Sächsischen Vaterlandsblättern heraus, in denen ihr progressiver Herausgeber, Robert Blum, die Frage nach der Stellung der Frau in Gesellschaft und Staat aufgeworfen hat. De facto war Frauen jedes Recht jedweden politischen Engagements vorenthalten. So können sie auch 1848 keine offiziellen Rollen spielen, weder in staatlichen Funktionen noch in Parlamenten oder sonst wo. Dennoch prägen sie die revolutionäre Bewegung wesentlich mit. Blum, Herwig und vor allem Struve engagieren sich für ihre Rechte, die große Mehrheit selbst der allerfortschrittlichsten jedoch weniger oder gar nicht. Die meisten der progressiven Männer, die Entrechtungen sowie gesellschaftliche Diskriminierung 1848 klar sehen, registrieren die völlige Entrechtung der Frau nicht einmal im Ansatz. Hecker beispielsweise spendiert den Frauen in seinem Buch »Die Erhebung des Volkes in Baden für die Deutsche Republik« 1848 zwar warme Worte, »Die Frauen und Mädchen zeigten sich mutiger und begeisterter als die Männer«, manchen, der nachher zu uns stieß, trieben die Frauen und Mädchen mit ihren Vorwürfen, dass es feige sei, uns im Stiche zu lassen und daheim zu sitzen, während wir die Freiheit erstreben wollten, zu den Waffen. Noch im Lob pflegt Hecker aber das alte Frauenbild. Frauen nur als Motivatorinnen für die Männer? Noch extremer formuliert es ein Redakteur der republikanischen Zeitschrift »Lokomotive«. Mitten im Fortschrittsjahr 1848 schreibt er, »Ihr Weiber wollt an Urwahlen teilhaben?« Die Antwort, »Ich würde sagen, ihr seid noch nicht reif, wenn ich euch überhaupt für fähig hielte, reif zu werden. Ich würde sagen, ehe ihr euch von den Männern emanzipieren wollt, müsst ihr euch zuerst von euren Schwächen und Gebrechlichkeiten freimachen, wenn dies nicht gerade eure Wesenheit bildet.« Der Redakteur spielt auf die weit verbreitete, von Philosophen konstruierte Annahme einer angeblichen prinzipiellen weiblichen Denkunfähigkeit an. Ihr liebt mehr, als ihr denkt, und schwärmt mehr, als ihr urteilt. Solche absurden Auffassungen, kontert Amalie Struve, hätten die Männer erfunden, um die Frauen stets in Unterwürfigkeit und Knechtschaft zu halten. Alle aufgeklärten Männer hingegen wüssten, dass ohne eine vollständige Gleichberechtigung mit den Männern ein Land nie und nimmer wahrhaft frei genannt werden könne. Im September 1843 fliehen die blitzeschleudernden Herwegs nach Paris zurück. Dieses Mal wird der Aufenthalt bis Juli 1849 dauern, mit einer Unterbrechung im April 1848, eine Unterbrechung, die in die deutsche Geschichte eingeht. Die Herwegs wohnen in der Rue Barbette de Jouy, Kindermädchen inklusive. Als sie ankommen, lebt die alte Bande sofort auf. Emma eröffnet einen eigenen Salon und alle kommen vorbei. Der liberale russische Graf und Grundbesitzer Leo Tolstoi erklärt Marx eines Abends, er würde gerne seine Güter veräußern, um den Erlös der Sache der Revolution zukommen zu lassen. Die, hoffen sie alle inständig, doch nun bald endlich kommen werde. »Es muss doch irgendwo wieder einmal Feuer fangen«, fleht Georg Herweg in einem Brief. Tatsächlich riecht es ab Mitte der 1840er nach Revolution. Herwegs Verlegerfreund Fröbel veröffentlicht passend eine ganz frühe Schrift des Philosophen Johann Gottlieb Fichte, »Zurückforderung der Denkfreiheit«, vor dessen deutsch-konservativen Wende verfasst. Dort postuliert Fichte Unerhörtes, ein Menschenrecht auf Revolution. Ein Revolutionsgrundrecht? Das grundlegender und gültiger ist als kodiertes Recht? Ein Menschenrecht, eine despotische Herrschaft, ein System der Unfreiheit zu stürzen? Das hat kein Deutscher vor Fichte zu denken gewagt. Damit ist ein neuralgisches Thema für das deutsche 1848 angestimmt. Fast keine andere Frage beschäftigt das Gros der Oppositionellen wie die, auf welche juristische Weise man überhaupt einen Umsturz legitimieren kann, auch wenn er dem Guten dient. Lässt sich eine Revolution gesetzestreu aus dem bestehenden System heraus vollziehen und begründen? Eine absurde und zudem sehr deutsche Frage, meinen die meisten Demokraten. Ein kasuistisches Dilemma, das Vorparlament und Parlament, beide vollbepackt mit Juristen, endlos beschäftigen wird. Mit einem konkreten juristischen Fall hat es eine weitere wichtige demokratische Gestalt zu tun, die Emma und Georg im Dezember 1845 im Exil kennenlernen, Ferdinand Lassalle, einer der späteren Gründungsväter der Sozialdemokratie. Vor dem Treffen mit Herweg lernt Lassalle rasch noch ein Gedicht auswendig, doch wahrscheinlich wird er mit dem Kopf ganz woanders sein, denn der damals 20-Jährige ist in eine verrückte Sache verwickelt. Gerade hat er in Berlin die viel ältere Sophie Gräfin von Hatzfeld kennengelernt, ist zu ihrem Vertrauten geworden. Es ist die Gräfin, in deren Haus die Herwegs in Paris wohnen und wo Emma den Salon abhält. 1822, die Gräfin ist erst 17 gewesen, hat man sie zwangsverheiratet mit dem Fürsten von Hatzfeld-Wildenburg, ihrem 40 Jahre älteren Cousin. Seitdem versucht sie, von dem Tyrannen wegzukommen, der nichts tut, als sie, sein hübsches Eigentum zu demütigen. Sie will die Scheidung, praktisch eine Unmöglichkeit für Frauen damals, was auch die Autorin Louise Aston zu spüren bekommt, die ihren eigenen Fall zu einem kämpferischen Buch macht, das 1847 erscheint und andere Frauen beflügelt. Meine Emanzipation. Da ist bei den Hatzfeld-Wildenburgs der Rosenkrieg schon in vollem Gange, der die vielleicht erste richtige Klatschberichterstattung über den deutschen Hochadel lostritt. Der Fürst verklagt seine Frau, will sie gerichtlich fertig machen. Lassalle, der sich eilig in die Rechtswissenschaften eingearbeitet hat, vertritt sie ab 1846. Und zwar vor 36 Gerichten. Über 9 Jahre hinweg inklusive 6 Monaten Untersuchungshaft für den engagierten Anwalt. 1854 werden sie den Fall mit einem guten Vergleich gewinnen. Doch jetzt, Im Februar 1848 hängt man LaSalle erstmal den Diebstahl einer Kassette mit Dokumenten an. Er wird in Paris verhaftet. Bis August kann er die Revolution bloß aus der Haft verfolgen. Marx und Engels in Paris. Die Geburt des wahren Kommunismus. Es ist ein allerletzter Spätsommertag. Der Himmel strahlt in makellosem Blau, nicht die Andeutung eines Wölkchens. Zusammen mit Jenny trifft Marx am 12. Oktober 1843 in Paris ein. Paris wird die entscheidende Station seines Lebens. Er kommt als resoluter Republikaner und verlässt Paris als kompromissloser Kommunist und Klassenkämpfer. Die Herwigs helfen den Marx bei der Wohnungssuche, sie werden Nachbarn. Jenny Marx und Emma Herwig werden rasch enge Freundinnen. Alles verknüpft sich, auch Marx und die intellektuellen deutschen Pariser, an denen er zumeist in virtuos spöttischer Weise kein gutes Haar lässt. Die Ausnahme ist Heine, den er bereits im Dezember 1843 bei einem Essen kennenlernt. Wer sich auch verknüpft, Marx und Arnold Ruge, sogar besonders intensiv. Sie haben Großes vor, auch publizistisch. Schon im Februar 1844 ist es soweit. Marx und Ruges Jahrhundertpublikation »Die deutsch-französischen Jahrbücher« erscheint. Ein Doppelband mit einer Auflage von 1000 Stück, der es in sich hat. Feuerbach, der Linkshegelianer Moses Hess, Bakunin, der Demokrat Johann Jacobi, der junge Engels sowie Ruge und Marx selbst. Zudem Herwig und Heine mit je einem Gedicht. Die Quintessenz der meisten Beiträge: Das deutsche 1789 kommt. Was Marx und Ruge allerdings zuerst blüht, ein Bruch in ihrer Beziehung. Der Briefwechsel dazu ist in den Jahrbüchern abgedruckt. Ein historisch bedeutsamer Zwist ist das, der sich in der Entzweiung von Marx mit Herwig im März 1848 wiederholt. Am Ende geht es um das unvermeidliche Zerwürfnis zwischen Kommunismus und Demokratie. Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie lautet der technisch anmutende Titel von Marx' Jahrbuch-Essay, in dem sich eine weltgeschichtliche Sensation verbirgt. Hier nämlich formuliert er im Kern seine Idee des Kommunismus und leitet den denkbar radikalsten Angriff auf die bestehende Welt ein. Und der beginnt so. Für Deutschland ist die Kritik der Religion im Wesentlichen beendet. Und die Kritik der Religion ist die Voraussetzung aller Kritik. Einer nun in Angriff zu nehmenden Kritik, die aufs Ganze zielt. Alle bisherige Kritik ist unzureichend, auch die von Feuerbach, den er zunächst verehrte. Der Mensch, der in der fantastischen Wirklichkeit des Himmels, wo er einen Übermenschen suchte, nur den Widerschein seiner selbst gefunden hat, donnert Marx, will nun endlich seine wahre Wirklichkeit finden. Und die findet er in keiner Idealität, sondern der Mensch, das ist die Welt des Menschen, Staat, Sozietät. Dieser Staat, diese Sozietät produzieren die Religion, ein verkehrtes Weltenbewusstsein, Ideologien, weil sie eine verkehrte Welt sind. Wie bei allen Linkshegelianern geht es um den wirklichen Menschen. Der Mensch, das ist kein abstraktes, außer der Welt hockendes Wesen. Er hockt ganz und gar in der realen Welt, einer absolut verkehrten Welt allerdings, mit der nun endgültig Schluss gemacht werden muss. Es geht also um erheblich mehr als um die Forderungen, die Marx noch in der Rheinischen Zeitung postuliert hatte: politische Reformen, Pressefreiheit, ein Parlament, eine Verfassung, eine demokratische Republik und so weiter. Jetzt, im Klassenkampf zwischen Proletariat und Bourgeoisie, muss es zum vollständigen Umsturz der gesellschaftlichen Verhältnisse via Herrschaft des Proletariats kommen. Für Marx ist das der finale Kampf der Menschheitsgeschichte, die nichts ist als eine einzige große Geschichte der Klassenkämpfe. Im Zentrum des Kampfes steht die Abschaffung des Eigentums an den sogenannten Produktionsmitteln, an Grund und Boden, Ressourcen, Maschinen, Fabriken etc. Alles soll dem Kollektiv gehören, vor allem das Kapital. Marx verwirft damit, das ist die Sollbruchstelle zu Ruge und Herweg, jede Idee eines Ausgleiches von Kapital und Arbeit, wie ihn die Demokraten energisch fordern. Selbst in seiner urdemokratischen sozialen Gestalt hält Marx einen Ausgleich für falsch, ja für systemerhaltend. Anders als die Demokraten wollen die Kommunisten den Großbürgern wirklich grundlegend ans Eigentum. Allein die Diktatur des Proletariats löse das Problem. Eine Diktatur, die, so das dialektische Denkmodell, den sich entfremdeten Menschen zu sich selbst bringen werde. Denn nie war ein Mensch weniger Mensch als der Arbeiter im Kapitalismus. Der Proletarier verkörpert die ultimative Negation des Menschen, wenn man diese Negation nun wiederum genauso ultimativ negierte, käme, so die Idee, der befreite Mensch heraus. Die Emanzipation der Menschheit, die fantastische Wirklichkeit hier auf Erden. Ein Schema, das dann im 20. Jahrhundert an hunderten Millionen Menschen gewaltsam angewendet werden wird. Die Aussicht ist jedenfalls verlockend. Der Kommunismus, verspricht Marx, ist das aufgelöste Rätsel der Geschichte und weiß sich als diese Lösung. Er sei, das ist der Witz, keinesfalls nur eine Meinung oder Ansicht, sondern Wissenschaft, Gesetzmäßigkeit. Das Naturgesetz der Geschichte. Man muss sich die Magie des Momentes vorstellen. Erkenne dich selbst. Über 2000 Jahre war gerätselt worden. Philosophen, Denker, Poeten, Wissenschaftler haben sich den Kopf zerbrochen. Nun, so Marx, ist das Rätsel gelöst. Des Pudels Kern ist gefunden. Bakunin hält den Marxischen Kommunismus für ein Systemchen. Ruge immerhin für ein System. Aber eben bloß für ein System, das er ablehnt. Die Kommunisten, schreibt er, sind von der Humanität und vom wirklichen Kommunismus so weit entfernt, dass es weder intellektuellen noch geselligen Reiz hat, mit ihnen zu leben. Auch Heine hat, bei aller Sympathien für Marx und seine Anliegen, wenig Liebe für ein festes System, das immer auch Dogmatik und Kultus bedeute. Dass es zu verheerenden Verirrungen führen kann, zeigt schon der zweite marxische Essay in den Jahrbüchern, der antijüdisch gerät. Marx identifiziert den Kapitalismus mit der wirtschaftlichen Praxis des Judentums. Der Schacher und seinen Voraussetzungen stellten das empirische Wesen des Judentums dar, schreibt er. Die gesellschaftliche Emanzipation des Juden ist die Emanzipation der Gesellschaft vom Judentum, lautet die dialektische Schlussfolgerung. Nicht bloß Marx' Essay, auch Engels' Beitrag in den deutsch-französischen Jahrbüchern ist bahnbrechend. Er verfasst die »Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie«. Engels hält sich seit November 1842 im englischen Manchester auf, im damaligen Herzen des Kapitalismus. Akribisch studiert er dort in der Fabrik seines Vaters die Wirklichkeit des Kapitalismus und formuliert eine Kritik der bisherigen Wirtschaftswissenschaft. Ein ausgebildetes System des erlaubten Betrugs, notiert er. Politische Ökonomie ist für ihn die Forderung des Tages. Ende August 1844 will Engels ins heimatliche Elberfeld bei Wuppertal zurück. Er macht in Paris Station. Und trifft Marx. Sie sitzen im Café de la Régence, unweit vom Place du Palais Royal, ein sagenumwobenes Zentrum des europäischen Schachspiels. Marx ist 26, Engels 24. Im November des letzten Jahres waren sie sich einmal flüchtig im Kölner Büro der Rheinischen Zeitung begegnet. Jetzt haben sie Zeit, sich kennenzulernen. Und nutzen sie. Ganze 10 Tage und Nächte reden sie durch, vornehmlich in der Rue Vanneau, bei den Marxens zu Hause. Das übereinstimmende Urteil? Vollständige Übereinstimmung auf allen theoretischen Gebieten. Und so wird es bleiben. Engels berichtet Marx minutiös von neuen technischen Erfindungen und ihrer Wirkung. Ungeheure Steigerungen der Produktivität und des Profits, von denen hingegen nur der Eigentümer etwas hat. Die Praxis, Engels, belegt die Theorie, Marx. Was will man mehr? Der Kapitalismus ist diesen jungen Denkern nur das raffiniert ins Spiel gebrachte Recht des Stärkeren. Umgehend studiert Marx, wie von Engels empfohlen, die klassischen Wirtschaftswissenschaften. Er seziert den Kapitalismus in seine Elemente: Arbeitslohn, Markt, Profit, Kapital, Tausch, Arbeitsteilung. Den ersten theoretischen Wurf des Kommunismus schließt Marx 1845 mit einer Kritik am demokratischen Feuerbach ab, berühmt geworden als 11 Thesen. Feuerbach bleibe bei der Anschauung der einzelnen Individuen in der bürgerlichen Gesellschaft stehen, könne in seinem Denken die wahre menschliche Gesellschaft bzw. die vergesellschaftete Menschheit nie erreichen. Außerdem sei es mit der Philosophie nun ohnehin vorbei. Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt aber darauf an, sie zu verändern. Der Weberaufstand, der Beginn der heißen Phase. Niemand kann mir die Augen vor der Massenarmut verschließen, auch die ängstliche herrschende Klasse nicht. Die Not des Volkes, konstatiert Struve, ist bis zur Hungersnot gesteigert. Besonders übel trifft es Mitte des Jahrhunderts die Weber in Schlesien, Opfer der Industrialisierung und der gleichzeitigen Globalisierung der Textilherstellung. England produziert so billig und viel, dass die Weber anderer Länder aufgrund des weitgehenden Freihandels nicht bestehen können, Hand- und Heimarbeiter wie in Schlesien am allerwenigsten. Seit Jahren fallen die Löhne. Um bei dünner Brotsuppe schlicht nicht zu verhungern, benötigt eine 5-köpfige schlesische Weberfamilie ein Jahreseinkommen von 93 Talern. 1844 liegt es bei 60 Talern, so die statistischen Angaben der preußischen Behörde. Zum Sterben zu viel, zum Leben zu wenig. 14 Stunden schuften die Menschen täglich. Am 4. Juni 1844 protestieren 3000 Weber, fordern minimale, lebenserhaltende Lohnerhöhungen. Doch die Arbeitgeber schütteln nur die Köpfe, das würde alle ruinieren. Daraufhin stürmen die protestierenden Herrenhäuser und zerstören Maschinen. Preußen reagiert umgehend, reagiert so, wie es, wenn es zu Unordnung kommt, immer erfolgreich reagiert, mit Kavallerie und Kartätschen. Bereits am 6. Juni richten die angereisten Truppen unter den Webern ein Blutbad an. Niederschießen ist die Maxime. 11 Weber sind auf der Stelle tot, 26 schwer verwundet, Hunderte werden verhaftet, auf 80 von ihnen hageln insgesamt 203 Jahre Zuchthaus, 90 Jahre Festungshaft und 330 Peitschenhiebe. Problem gelöst. Es irritiert Preußen kaum, dass es einen länderübergreifenden Aufschrei gibt. Barbarei, ruft die Opposition. Der jüdisch-berlinische Literat Karl August van Hagen von Ense hält in seinem Tagebuch fest: Kein Erbarmen, keine Besinnung mehr. Aber das Gericht des Herrn wird nicht ausbleiben. Wartet nur, es wird noch anders kommen. Am 10. Juli erscheint im Pariser Vorwärts Heines lyrische Intervention »Die armen Weber«. Marx bringt es prompt als Flugblatt unters schlesische Volk. Die Eskalation hat begonnen. Für Heine, die Herwegs, Marx und Engels, Bakunin sowie viele andere Oppositionelle in den 38 Vaterländchen ist der Vorfall mehr als eine lokale Hungerrevolte. Für sie ist es der erste echte Aufstand gegen die sozialen Ungerechtigkeiten, der Vorbote einer Revolution. Aber sie kennen auch die deutsche Angst davor. Die Deutschen, schreibt mir ein Freund, guillotinieren sich alle vor der Revolution und wollen auch diesen fürchterlichen Prozess nur theoretisch durchmachen, verzweifelt Georg Herweg. Friedrich Wilhelm, der Preußenkönig, hält den Aufstand ebenfalls für ein Revolutionsvorzeichen. Er nimmt das Ganze persönlich, riecht überall Verschwörungen, vermutet einen Zusammenhang mit einem Attentatsversuch. Offiziell mimt er Anteil am Elend der Menschen, de facto organisiert er die brutale Niederwerfung des Protestes. Er und die Regierung verhängen eine strikte Zensur, kontrollieren, was in den Zeitungen berichtet wird. auf keinen Fall über das Elend. Der König diktiert Instruktionen, die davor warnen, die Unteren gegen die höheren Stände, die Ärmeren gegen die Wohlhabenden aufzuregen. Das überwachte Paris. Nirgendwo war aus Sicht der deutschen Fürsten die Bespitzelungs- und Verfolgungsarbeit so bitter nötig wie in der deutschen Revolutionshauptstadt Paris. Vor allem von hier aus verbreite sich das Böse, glaubt man im reaktionären Preußen, und weiß sehr genau, wohin gehorcht werden muss. Der Innenminister instruiert seine Agenten, die Pariser Kommunisten, vor allem Karl Marx und Georg Herweg, besonders ins Visier zu nehmen. Die Berichte inoffizieller Geheimdienstmitarbeiter häufen sich. Kostprobe? Alle Sonntage versammeln sich die deutschen Kommunisten vor der Barrière du Trône in einem Saal eines Weinhändlers auf der Chaussee. Wenn man aus dem Tore kommt, rechts das zweite oder dritte Haus, Avenue de Vincennes. Die Präzision bei der Ortsbeschreibung ist ein Reflex. Der Geheimdienstler ist gut konditioniert. Man sollte ja möglichst schnell zugreifen können. Was für Preußen in Paris bedauerlicherweise nicht so ohne weiteres möglich ist. Die Kommunisten rauchen und saufen dort einfach weiter, jeder nach seinen Fähigkeiten und Bedürfnissen. Das alles schon schlimm genug, vor allem aber träumen und reden sie wie Verrückte. Hier kommen oft 30, oft 100 deutsche Kommunisten zusammen. Sie haben den Saal gemietet. Es werden Reden gehalten, offen Königsmord, Abschaffung alles Besitzes, herunter mit den Reichen und so weiter gepredigt. Ich könnte junge Deutsche nennen, die von achtbaren Eltern dort sonntags hingeführt und verdorben werden. Ein Pariser Spitzel ist direkter Informant des Restaurationsmagiers Metternich, Bernhard Litzius, Geheimagent der Zentralen Sicherheitsbehörde des Bundes, der Mainzer Zentraluntersuchungskommission. Sein Deckname lautet Dr. Schäfer. Er liefert von 1836 bis 1848 Berichte an das Mainzer Büro, so am 20. Oktober 1844. Die zweite Fraktion, damit meint er Sozialrevolutionäre, verdient weit mehr als eine sehr ernstliche Behandlung und hat weit mehr als das junge Deutschland und andere dergleichen theatralisch-politische Gegenstände. Sie besteht aus Kern- und federfesten Leuten, die unmoralische, doch höchst praktische und entschieden revolutionär-kommunistische Lehren verbreiten. Bearbeitung der Arbeitermassen, Aufstand gegen den Status quo in allem und jedem, gegen Fürst, Kirche, Gott, Eigentum und Moralität. Am Ende versucht er eine Zusammenfassung. Kopf ab und Beutel heraus ist die Quintessenz ihres neuen Evangeliums. Litzius Schäfer hat sich, wegweisend für die weitere geheimdienstliche Geschichte, als angeblicher Revolutionär und Exilant das Vertrauen dieses Kreises erworben. Am 21. Dezember 1844 fordert der preußische Gesandte in Paris, Graf von Arnim, gegenüber dem französischen Innenminister die Ausweisung von 9 Deutschen, darunter auch Marx, Ruge, Heine und Herweg. Der Innenminister muss hart schlucken, als er die Liste sieht, rapportiert der Gesandte nach Berlin, es sei nicht möglich, alle zu expulsieren, da dies zu viel Geschrei machen würde. Sogar eine Revolution wäre denkbar, die Lage ist bereits deutlich angespannt. Daraufhin schaltet sich der preußische König persönlich ein. Er fühlt sich durch einen Artikel von Marx verleumdet und empfundene Kränkungen verfolgen Despoten konsequent. Also werden Marx und Ruge Anfang 1845 von der französischen Regierung ausgewiesen. So etwas hat es bislang noch nicht gegeben. Beide gehen nach Brüssel, bleiben dabei geschiedene Leute. Marx wird bis zur Nachricht von der Februarrevolution dort Unterschlupf finden. Traurig sagt er Adieu zu Heine. Ich möchte sie gerne mit einpacken. An Heine selbst und auch an Herweg traut sich die französische Regierung nicht heran. So kann Jenny Marx erst einmal mit ihrer Tochter bei den Herwegs unterkommen. Emma hilft beim Kleider- und Möbelverkauf, damit Marx die Reise nach Brüssel bezahlen kann. Währenddessen hütet der wilde Anarchist Bakunin gemeinsam mit Georg die Kinder. Polnische Freiheitskämpfe. Fortgesetzte Übungen im Niederschießen. Im Februar 1846 gibt es neue Revolutionszeichen, dieses Mal in Polen, das sich die drei Militärmonarchien Österreich, Preußen und Russland einverleibt haben. Bereits 1830-31 hatten die mutigen Polen einen Aufstand gegen die Russen unternommen, der blutig beendet wurde. Jetzt versuchen sie es erneut. Aufständische wollen sich ihr Land zurückerobern, und zwar in der preußischen Provinz Posen. Dort sind 800.000 der Bewohner polnischsprachig, 400.000 deutschsprachig. Doch die Pläne der Aufständischen werden durch einen Spion verraten. Zusammen mit der deutschen Bruderarmee der Habsburger machen die Preußen das Aufbegehren nieder. Friedrich Wilhelm IV. Verhängt das Kriegsrecht. Dann leitet Preußen Ermittlungen gegen 1.100 Personen ein. Rund 250 der Aufwiegler werden in Berlin des Hochverrates angeklagt. Wie bei der Niederschlagung des Weberaufstands formiert sich erheblicher Protest. Die gesamte deutsche Opposition, gleich welcher Couleur, stellt sich auf die Seite des polnischen Freiheitsverlangens. An die 1000 Polen solidarische Gedichte werden geschrieben. Richard Wagner komponiert eine Polonia-Ouvertüre. Emma und Georg Herwig liegt Polens Schicksal immer schon besonders am Herzen. Georg dichtet plakativ: Polens Sache, deutsche Sache. Sie hoffen außerdem auf einen Funkenschlag für die europäische Revolution. Die Revolte kommt näher. Blanke Säbel in Berlin. Die Erhebung in Posen, der schlesische Weberaufstand, immer ist die monarchische Reaktion dieselbe, militärische Niederschlagung. Die bewährte Methode wird auch bei der sogenannten Kartoffelrevolution im April 1847 in Berlin angewandt. Dieses Mal indessen passiert es nicht fern in der Provinz, sondern mitten in der preußischen Kapitale selbst. Ein Kartoffelpilz vernichtet einen Großteil der Vorjahresernte, die Preise steigen ins Astronomische. Auf dem Belle Alliance-Platz und dem Gendarmenmarkt kommt es zu Unruhen. Hungrige Menschen nehmen sich von Marktständen und aus Geschäften, was sie zum Überleben brauchen. Umgehend werden sie von der preußischen Kavallerie mit blanken Säbeln angegriffen, ein Ritt ohne Rücksicht auf Frauen und Kinder. Es gibt Verwundete und Tote. Das Gros der Berliner ist entsetzt, vor allem über das Militär, den Stolz Preußens. Allein 1847 kommt es in den deutschen Staaten zu mehr als 200 Hungerrevolten, auf dem Land, aber auch in Residenzstädten wie Dresden und Stuttgart. Zum Advent 1847 wird die polnische Freiheit in Berlin gleich noch einmal zum Tode verurteilt. Im August hat vor den Augen Europas der Prozess gegen die Beteiligten des Posener Aufstands begonnen. Die Anteilnahme ist enorm, auch bei der deutschen Bevölkerung. Verständlicherweise sind die Fürsten besorgt, Metternich und der preußische König besonders. Für den Massenprozess muss man vom Berliner Gerichtsgebäude in die Kirche des Moabiter Gefängnisses ausweichen. 250 Angeklagte gehen in kein Gericht. 4 Monate und 91 Prozesstage werden es, ein Mammutprozess, bei dem 20 Verteidiger auftreten. Ludwig Mirosławski, ein Freund der Herwegs, hält eine mitreißende, einstündige Verteidigungsrede, in etlichen Zeitungen Europas abgedruckt, auch 1848 immer wieder zitiert. Wie beim Aufstand auch, schwört die deutsche Opposition während des Prozesses Solidarität, organisiert eine Öffentlichkeitskampagne. Alles umsonst. Mirosławski wird, wie 7 weitere Revolutionäre, von Preußen zum Tode verurteilt. Enthauptung durch das Beil. Nur die unverhofft ausbrechende Revolution verhindert die Vollstreckung. Emma Herwig sind allgemeine Solidaritätsbekundungen nicht genug. Sie reist selbst nach Berlin und Posen. Unermüdlich unterstützt sie die politischen Gefangenen, nutzt ihre bis an den Hof reichenden Kontakte, die sie als gebürtige Berlinerin und Großbürgerliche besitzt. Emmas resolutes Auftreten im neu erbauten Moabiter Gefängnis wird zum Stadtgespräch, bringt ihr den Titel »Femme Politique« ein. Sie fordert Hafterleichterungen, übermittelt den Gefangenen Nachrichten, informiert die Presse. Der Moabiter Gefängnisdirektor outet sich heimlich als Fan Herwegs und bekommt ein verbotenes Exemplar der »Gedichte eines Lebendigen« von Emma. »Eine heilige Waffe gegen innere und äußere Sklaverei«, schreibt sie ihm in das Buch. Als innere Waffe taugen die demokratischen Ideen, als äußere nicht so sehr. Selbst der Pariser Boden wird für die verbliebenen deutschen Revolutionäre immer heißer. Die Schikanen nehmen zu. Das real existierende Gespenst. Praxis, Praxis, Praxis ist die kommunistische Devise. In der belgischen Emigration wird Marx Vorsitzender des dortigen Deutschen Arbeitervereins. Marx und Engels übernehmen zudem Weitlings Bund der Gerechten, deren Mitglieder sie zuvor waren, und wandeln ihn im Juni 1847 auf einem eigens einberufenen Kongress in Brüssel zum Bund der Kommunisten um. Eigentlich ist es eine Neugründung, für die ein Programm her muss, ein Manifest, wie man es damals gerne nennt. Für Ende November berufen Marx und Engels einen zweiten Kongress ein. Es kommen Delegierte aus europäischen Ländern und auch ein paar aus den USA. Weltweit gibt es rund 500 Mitglieder. Das ist es. Ein Völklein, so nennt Emma Herwig es. Winzig wie die Urchristen und mit dem gleichen Ziel, die Menschheit zu befreien. Der Kongress erteilt Marx und Engels den Auftrag, die kommunistischen Forderungen in die Form einer Programmschrift zu gießen. »Überleg dir doch das Glaubensbekenntnis etwas«, schreibt Engels am Ende des Jahres aus Paris an Marx. »Ich glaube, wir tun am besten, wir lassen die Katechismusform weg und titulieren das Ding »Kommunistisches Manifest«. Es werden bloß 23 Seiten«, aber die verändern die Welt so nachhaltig wie nur wenige andere Texte. Ein Gespenst geht um in Europa. Das Gespenst des Kommunismus. Der Text selbst geht allerdings noch nicht groß um. Er erscheint zwei Tage vor der Pariser Revolution, am 21. Februar 1848, in einer bescheidenen Auflage von 500 Stück. Was allerdings tatsächlich rasch und heftig durch die Welt spukt, sind zahllose polemische Wiedergaben des Manifestes aus zweiter und dritter Hand, herausgerissene und entstellte Zitate. Zudem, immer vergessen, die aus dem Manifest speziell für die deutsche Revolution ausgekoppelten 17 kommunistischen Forderungen, die bereits im April in zahlreichen Zeitungen abgedruckt werden. Die revolutionäre Werf des Dings ist rabiat. Das Proletariat muss sich im Kampfe gegen die Bourgeoisie zur Klasse vereinen, sich dann durch eine Revolution zur herrschenden Klasse machen und gewaltsam die alten Produktionsverhältnisse aufheben. Gewaltsam! Unverblümte Ansagen, die grundlegend auf die Wirtschaftsordnung der Liberalen zielen, nicht der Fürsten. Sie ängstigen sie zu Tode. Auch viele der Kleinbürger. Marx und Engels finden ihre wahre Freude daran, nichts zu beschönigen. Nach der kommunistischen Revolution wird es nicht auf Anhieb gut. Auch die gewaltsamste Umwälzung schafft keine Wunder. Im Gegenteil, die nach der Revolution zu treffenden Maßregeln werden zunächst ökonomisch unzureichend und unhaltbar sein, konzidieren sie unverhohlen, aber im Laufe der Bewegung über sich selbst hinaustreiben, sagen sie zumindest voraus. Auf jeden Fall sind sie unvermeidlich. Zeitangaben, zum Beispiel wie lange dieser mangelwirtschaftliche Übergang dauern könnte, lassen sie wie alle anderen zeitlichen Bestimmungen bewusst offen. Der Kern ist die Frage des Eigentums. Ihr werft uns mit einem Worte vor, dass wir euer Eigentum aufheben wollen. Allerdings, das wollen wir. Auch wenn Marx und Engels ausdrücklich nicht das persönliche Eigentum der Einzelnen meinen. Dennoch? In diesem Sinn können die Kommunisten ihre Theorie in dem einen Ausdruck, Aufhebung des Privateigentums, zusammenfassen. Dass am Ende im idealen dialektischen Schema eben zur Aufhebung aller Entfremdung überhaupt führe, zur Humanität, alles zuvor und alles andere ist Barbarei. Was aus Marx und Engels Sicht auch für die demokratischen Konzepte gilt, die eben keine Enteignung vorsehen, sondern das Eigentum sichern wollen, in der Ordnung einer betont sozialen Marktwirtschaft. Als zeitgleich mit der Veröffentlichung des Manifests im März 1848 tatsächlich die Revolution ausbricht, sie kommt für Marx und Engels unerwartet und theoretisch eigentlich ungelegen, wird es für die beiden Kommunisten kompliziert. Zwar ist sonnenklar, was für eine Revolution sie wollen, aber im Handumdrehen haben sie es geschichtlich gleich mit drei möglichen, dabei aber ganz verschiedenen Revolutionen zu tun: einer liberalen, einer demokratischen und kommunistischen. Wie verhält man sich 48 als Kommunist? Was kann man maximal erreichen? Alles schon jetzt? Nach ihrer Theorie steht ihre Revolution noch nicht an. Oder doch? 48-49 wird zum Experimentierfeld für die kommunistischen Taktiken, auch im Kampf gegen die Demokraten. Es kommt zu einem verrückten Paradox. Zwar werden 1848-1849 kommunistische Positionen in Deutschland institutionell und parlamentarisch ohne Relevanz sein, schlicht schon, weil sie lediglich von einer winzigen Gruppe vertreten werden, im deutschen Parlament von niemandem, und dennoch wird ihre politische Relevanz gewaltig sein. Als Angst der, wie sie einer der konstitutionellen Führer nennt, gutgesinnten, ordentlichen Bürger, Rede Beck, 9. April, als Angst vor dem Krieg gegen ihren Besitzstand. Eine Angst, die die Fürsten und vor allem die liberale Ordnungspartei kräftig instrumentalisieren. Kommunistische, sozialistische Forderungen werden zum Stoff ihrer Antidemokratie-Propaganda. Schon 1847, im Jahr vor der Revolution, schießt sich die konstitutionell-liberale Fraktion entsprechend ein. Gegen Kommunisten, Sozialisten, Republikaner, heißt es in einem ihrer Manifeste. Noch ein Gespenst. Die Berliner Charité. Tief in der Nacht wird ein Fuhrmann vom Schiffbauerdamm in das Krankenhaus eingeliefert. Ganz blau angelaufen, leidet er unter bedrohlichen Symptomen wie starkem Durchfall und Erbrechen. Er scheint ohne Puls zu sein, fühlt sich eiskalt an, klagt aber über brennende Hitze innen und heftige Schmerzen. Die Beschwerden sind plötzlich aufgetreten, entwickeln sich rasend schnell. Der Fuhrmann ringt in der Charité 7,5 Stunden um sein Leben, dann stirbt er. Die Ärzte sind zu Recht alarmiert, sie haben hier nur den ersten Toten einer heftigen Pandemie vor sich. Es ist eine neue Pest, genannt Cholera. Die 1848 neu gegründete Fachzeitschrift Medizinische Reform hält Krankheitssymptome fest. Der Körper erleidet einen Flüssigkeitsverlust, trocknet regelrecht aus. Und das alles bei Untertemperatur. Mortalität fast 70%. Noch ein Gespenst, das 1848 umgeht in Europa. Die Cholera hat sich schon vor 2 Jahrzehnten aus Südostasien auf einen weltweiten Feldzug gemacht. Im Revolutionsjahr erreicht sie die deutschen Staaten ein zweites Mal. Eine Krankheit, die niemand versteht. Ihr Auslöser, Bakterien, sind noch unbekannt. Nur eines ist sofort klar: die Cholera ist äußerst tödlich. Bis Ende 1848 werden mehr als 1500 Berliner sterben, weit mehr als in der Revolution, und 1849 noch einmal 3500. Bis zum endgültigen Ende der Pandemie müssen 380.000 Preußen ihr Leben lassen. Auch die Cholera zeigt, wie die Ungleichzeitigkeit die Epoche beherrscht. Die Medizin entwickelt sich rasant, noch aber beherrschen Aberglaube und kernige Tipps das Feld. Der Brockhaus empfiehlt als Cholera-Prävention: Furchtlosigkeit, eine nüchterne Lebensweise, Vermeidung von Erkältungen, Schwelgereien, Ausschweifungen, übermäßigen geistigen und körperlichen Anstrengungen. Standardbehandlungen sind nach wie vor Aderlässe, Riechmittel, Tinkturen, Essenzen, Schwitzapparate, Dampfbetten oder starker Kaffee und starker Alkohol. Großflächig werden gesundheitsgefährdende Räucherungen praktiziert, es werden Kontaktbeschränkungen erlassen, Masken getragen, ganze Dörfer und Städte abgesperrt. In der ersten Welle erlaubt man in Berlin sogar das ansonsten streng verbotene öffentliche Rauchen, ruft sogar dazu auf. Gemeinsames Paffen gegen die Pandemie. Natürlich hilft es nicht. Erst 1883 entdeckt Robert Koch das Cholera-Bakterium und versteht den Übertragungsweg. Verseuchtes Trinkwasser. 1848 verursacht das Krankheitsgespenst noch mehr Unruhe und legt zugleich schonungslos soziale Ungleichheit offen. Selbstredend trifft die Cholera überdurchschnittlich oft die Armen, die eingepfercht wie Vieh leben, unter haarsträubenden hygienischen Verhältnissen. Die Funken springen über den Rhein. O liebe Mutter! Ich kann dir nicht sagen, was ich hier seit 14 Tagen in Paris gesehen und gehört habe, schreibt einer der 62.000 Exildeutschen aus der französischen Hauptstadt an seine Mutter in Detmold. Man muss dabei gewesen sein, um zu begreifen, wie man auf offener Straße weinen kann. Die Deutschen erfahren auf unterschiedlichste Weise von den weltverändernden Neuigkeiten, als mündliche Schilderung von Reisenden, Zugreisenden vor allem, als Briefe, als Korrespondentenberichte in Dutzenden Zeitungen, als Flugblätter oder auf Volksversammlungen. Vor allem aber in aufgeregten Gesprächen auf der Straße. Die Fürsten und ihre Regierungen erhalten zudem Berichte ihrer diversen Pariser Gesandten. Die Pariser Nachrichten verbreiten sich dabei in den deutschen Staaten sehr unterschiedlich schnell. Als erstes hören naturgemäß die Grenzstaaten zu Frankreich von der unerhörten Begebenheit. So Baden, das über die Rheinfähre Straßburg-Kehl die ersten Informationen bekommt. Andere Deutsche, in Hamburg, München, Leipzig, Königsberg etc., werden von der Pariser Revolution erst erfahren, wenn die deutsche Revolution im Südwesten bereits ausgebrochen ist. So mancher Fürst wacht noch am 1. März in seiner intakten monarchischen Welt auf, als das größte Ereignis der Weltgeschichte längst passiert ist und in Karlsruhe bereits Zehntausende demonstrierten. Gleich 4 ausführliche Artikel bekommen die deutschen Leser in der Allgemeinen Zeitung von Heine zu lesen. Artikel, die noch unter den Bedingungen der deutschen Zensur geschrieben werden, was Heine zu subversiv-ironischer Hochform auflaufen lässt. Er ist mittendrin im revolutionären Pariser Trubel. Der Kopf war mir ganz betäubt, beständig Getrommel, Schießen und Marseillaise. Es ist eines seiner letzten längeren Ausflüge in die Welt. Ab Mai wird er sein restliches Leben krankheitsbedingt in seiner Matratzengruft zubringen, wie er es nennt. Die Welt gerät in Bewegung wie nie und Heine wird immobil. Aber noch ist es nicht so weit, er darf den Aufbruch auskosten, die überall zu hörende Marseillaise sprengte mir fast das Gehirn und ach, das staatsgefährlichste Gedankengesindel, das sich dort seit Jahren eingekerkert hielt, brach wieder hervor. Heine weiß, was kommt. Ich fürchte, die dämonischen Freveltöne werden in Bälde auch euch zu Ohren kommen und ihr werdet ebenfalls ihre verlockende Macht erfahren. Was sollte der Zensor gegen derart brave Furcht einwenden können? Im Schutze der Ironie kommt Heine abermals auf den deutschen Untertanengeist. Schon bei dem bloßen Wort Revolution würden die Deutschen nur an Unordnung und Terror denken, Hab und Gut in Gefahr sehen, mit den Arbeitern plündernde animalische Horden assoziieren. In Paris aber seien die Reichen, erzählt Heine den Deutschen in besonderer Ausführlichkeit, nicht weniger darüber erstaunt, dass die armen Hungerleider, die während 3 Tagen in Paris herrschten, sich doch nie an fremdem Eigentum vergriffen. Die Reichen zitterten für ihre Geldkasten und machten große Augen, als nirgends gestohlen wurde. Die Strenge, womit das Volk gegen jedwelche Diebe verfuhr, die man auf der Tat ertappte, war manchen sogar nicht ganz recht, und es ward gewissen Leuten beinahe unheimlich zumute, als sie vernahmen, dass man Diebe auf der Stelle erschieße. Unter einem solchen Regimente, dachten sie, ist man am Ende doch seines Lebens nicht sicher. Wieder schafft Heines Ironie Subversionen. Die Reichen sind die wahren Diebe. Die Diebe des Gemeinwohls, die sich in einer ehrlichen, demokratischen Welt zu Recht nicht mehr sicher fühlen würden. Auch Heines Freund Flaubert, einer der traurigen Neun bei Heines Begräbnis 1856, mokiert sich über die besitzenden Stände. Schon die kleinsten Ansprüche auf einen sozialen Ausgleich erschreckten die Bürger wie ein Hagel von Meteoriten. Sie würden als Gotteslästerung, ja als Kannibalismus empfunden. Eigentum und Kapital seien Religion geworden. So schneidend klug Heine und andere gegen die Eigentumsangst anarbeiten, wird sie den Ausgang von 1848-49 dennoch wesentlich mitentscheiden. Tatsächlich geht es dem Kapital, dem scheuen Reh, bei Revolutionsbeginn ziemlich gut. Wir genießen hier die vollkommene Ruhe. Laden und Gewölbe sind offen, beruhigt ein kaufmännisches Schreiben aus der französischen Metropole bereits am 29. Februar. Zimmerleute, Maler, kurz, alle Arbeiter sind zu ihrer Arbeit zurückgekehrt. Auch die Frankfurter Börse signalisiert rasche Entspannung. Wir haben heute viele Ankäufe gemacht und Kommissionen erhalten. Auch unsere Effektenhändler und zumal die Besitzer der öffentlichen Fonds fangen an, sich zu beruhigen. Ein Aufatmen. Die Börse ist wohlauf. Die Geschäfte waren nur kurz beeinträchtigt. Es ist ruhig. Noch.